Ja, wir haben auch gerade beschlossen, anzufangen mit der Diskussion. Herzlich willkommen zu der Diskussion des Koalitionspapiers der Kanzler. Schön, dass ihr da seid. Das Koalitionspapier ist in den letzten 1,5 bis 2 Jahren entstanden aus einer Diskussion von ungefähr 15 Leuten. Also war es weniger, am Ende waren es ungefähr 15. Genau, und das soll die Basis bilden für die weitere theoretische Erforschung der kapitalistischen Lebensbedingungen und der Möglichkeiten und Möglichkeitsbedingungen von einer kommunistischen Umwälzung der Gesellschaft. Und genau dafür soll Translip eben ein Ort sein, an dem mit diesem Interesse gemeinsam Kollektivtheorie gemacht wird. Es soll also weniger darum gehen, Theorie um der Theorie willen zu betreiben. Es soll auch anders als an der Universität auch nicht darum gehen, alleine vor sich hin zu wurschteln, sondern eben gemeinsam, kollektiv soll es versucht werden, das zu betreiben. Genau, also das Papier bildet sozusagen die Grundlage für die weiteren Diskussionen und ist zugleich auch natürlich nicht total abgeschlossen, überhaupt nicht, sondern es geht darum, das auch weiter zu schreiben, zu vervollständigen, zu präzisieren. Und genau, deshalb jetzt auch dieser Diskussionsabend heute Abend, weil es ja auch darum geht, zu hören, was Leute, die jetzt daran nicht beteiligt waren oder noch nicht beteiligt sind, dazu denken und was sie kritisieren oder was sie anmerken wollen. Das Plenum der Translip trifft sich immer am ersten Montag im Monat, also trifft sich immer montags, und der erste Montag im Monat ist sozusagen das offene Plenum, an dem man vorbeischauen kann, um mitzumachen. Genau, soweit jetzt. Und fällt jetzt rein, was muss ich noch sagen? Ja, ich glaube jetzt erstmal nichts mehr. Ich würde dann in die Diskussion einsteigen. Ich glaube, wir hatten so ein bisschen überlegt, zunächst zu sammeln, was euch interessieren würde, also was ihr gerne besprechen würdet, wo ihr Fragen habt, wo ihr auch Verständnisfragen habt, wo ihr Diskussionspunkte habt oder Kritik, und das erstmal zu sammeln und zu schauen, welche Bereiche ihr gerne diskutieren würdet und dann das zu diskutieren. Genau. Wir beide würden versuchen, die Moderation zu machen. Erstmal, wie Katharina schon gesagt hat, die Fragen und Punkte erstmal sammeln. Versuchen sie so ein bisschen zu strukturieren nach der Relevanz und vielleicht auch Häufigkeit, wie sie genannt werden, und dann die Punkte einzeln für sich nochmal, nach und nach zu diskutieren. Genau, das wäre jetzt sozusagen die Möglichkeit für euch. Vielleicht erstmal euch zu sagen, was ihr vielleicht gerne diskutieren würdet. Vielleicht noch ein Punkt, nicht ganz unwichtig ist. Also wir haben vorhin erfahren, dass in der Odermannstraße heute irgendwie so eine Hochzeit oder so ist, also das Nazi-Zentrum gibt eine Ecke. Ich glaube, das ist halt kein Problem oder so, aber vielleicht solltet ihr das im Kopf behalten, wenn ihr später nach Hause geht oder so, dass es halt sein kann, dass die halt hier durch den Stadtteil halt rennen oder so, auf dem Weg zur Bahn oder keine Ahnung. Das wäre vielleicht noch zu bedenken, aber sonst kommt alles gut. Genau, und jetzt so beim ersten Sammeln, also auch gerne mit Verständnisfragen, also die würden wir dann vielleicht auch gleich als erstes, also manchmal lässt sich nicht so trennen, aber die auch gerne gleich mit nennen. Und noch was, wir würden, das kann man ja auch gut sehen, aber wir würden die Diskussion gerne aufnehmen, um halt auch, also das so festhalten zu können und so neue Punkte auch Platz haben, also damit halt auch nichts verloren geht. Und wenn jemand, da irgendwie Probleme hat oder so rausgeschnitten werden will, also ich weiß auch, das wird wahrscheinlich jetzt nicht veröffentlicht. Ja, doch. Ich weiß nicht. Genau, aber wenn jemand da raus will aus der, dann einfach. Ja, ich würde gerne über den Gesellschaftsbegriff sprechen, über Surprise, die Proletariatsfrage. Dann über Antisemitismus, Antizionismus. Und eigentlich auch die Sprachfrage, also die Sprache des Koalitionspapiers. Also ich würde gerne noch darüber sprechen, inwiefern auch Zusammenhänge in Bezug auf sowas wie das koloniale Projekt oder aus dem Nord-Süd-Fokus vielleicht noch stärker betont werden könnten, weil ich finde es an bestimmten Stellen ziemlich gut und auch sehr treffend, dass ja dargestellt wird, wie Macht- und Herrschaftsverhältnisse, beispielsweise das Geschlechterverhältnis, also in einen ökonomischen Zusammenhang eingeschrieben sind, wie das unauflöslich verbunden ist. Ich finde auch, dass da, gerade weil es hier ja auch um historische Zusammenhänge geht, dass es wichtig ist, zu bedenken, wie das für die Formierung der bürgerlichen Gesellschaft, was das dann auch immer bedeutet, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also die Ausbeutung, die da stattgefunden hat. Ja, wir würden jetzt einfach erstmal weiter sammeln. Was mir aufgefallen ist bei meinem neuen Lesen, dass der Begriff der Umwälzung prominent ist. Vielleicht gegenüber dem Begriff der Revolution, das, was mir nicht so ganz klar ist. Also vielleicht ein bisschen polemisch formuliert, das klingt so wie so eine Gratwanderung aus zwischen Revolution und Reformismus. Also ich weiß, dass der Begriff auch sozusagen das der Genuin von euch stammt, also es muss ja eine Idee dahinter geben, warum der das wirklich dann vorkommt. Ich habe noch eine Verständnisfrage, und zwar der Begriff der libidinösen Ökonomie, also wie der sich zu, also teilweise scheint es so, als wenn es dann mit Kritik des Geschlechterverhältnisses dann identisch ist oder so synonym verwandt wird. Teilweise wird es aber dann auch als zusammen mit Kritik der politischen Ökonomie als drei unterschiedliche Stoßrichtungen des Projekts behandelt. Und da würde mich interessieren, welche dieser beiden Möglichkeiten zutreffend ist. Oder, also ist für mich unklar geblieben bei der Begriff. Ich hätte in dem Zusammenhang noch was eine Anmerkung zu dem polymorph perversen Triebenergie. Okay, das war's für eine Antwort darauf. Ich hätte vielleicht noch einen Gedanken oder eine Anmerkung zum Thema, inwiefern der Hass auf die Korruption die Volksgemeinschaft zusammenschweißt. Das hatte ich fast vielleicht zum Punkt Ambitionismus, weiß ich nicht. Ja, ich kann es da drunter. Also wollen wir mit dem Verständnisfall einfach einsteigen, der Umwälzung und dann vor dem aufklärenden Trieb. Magst du nochmal deinen Punkt nennen? Der ist eigentlich, also das war ja eigentlich nur eine Verständnisfrage, der ist eigentlich fand ich, also der Punkt war, warum wir von Umwälzung schreiben. Genau. Aber kannst du nochmal sagen, warum, was dich da an Reformismus abnimmt? Na, das Revolution hat so ein bisschen so eine markige Konnotation. Also, oder sagen wir mal so, Umwälzung hat meiner Auffassung nach halt dieses Moment verloren, des vielleicht zeitlich fixierten Schlagartigen oder so. Das klingt dann eher nach so einer schleichenden Arbeit, also der Tendenz nach und nicht nach historischen Bewegung, die jetzt loslegt. Es erschien mir so, dass als würde man mit dem Begriff der Umwälzung ausweichen, um so ein bisschen so einen belasteten Begriff aus dem Weg zu gehen. Oder, also einfach nur die Frage, warum wir den, vielleicht ist es ja auch nicht so, aber warum wir den bevorzugt. Also mir ist jetzt zum Beispiel nicht aufgefallen, dass wir den bevorzugt haben, aber der Begriff der Umwälzung ist ja erstmal einer der. Also mir ist gerade eingefallen, dass der Marx zum Beispiel auch von der Umwälzung spricht in dem Sinne, wo ja zum Beispiel dieses Moment von der bewussten Umgestaltung oder bewussten Gestaltung erstmal noch gar nicht mit gemeint ist. Das würde ich sagen, unterscheidet ihn jetzt erstmal von Begriff der Korruption. Und dann, also hätte ich jetzt, wenn ich, ich habe es jetzt auch nicht mehr so präsent, aber hätte ich jetzt gesagt, dass wir wahrscheinlich, also dass es, wenn dann zwei Bedeutungsebenen sozusagen gibt, einmal ja diese Umwälzung, die eben ja sowieso ständig passiert, also die, also durch halt, was weiß ich, Entwicklung von Produktivkräften, Technologie oder so, ist ja also Umwälzung so. Und dass es aber dann wahrscheinlich hier ja auch auftaucht als bewusste oder vielleicht auch sogar in der Kombination von revolutionärer Umwälzung oder so. Oder vielleicht, also wo dann würde ich sagen, wir dass diese Kombination eben aus diesem bisher unbewussten Prozess, dieses sowas wie ein bewusster, subjektives dazukommt, der das eben nach einem bestimmten Interesse formt. Oder ja, vielleicht hast du auch nochmal eine Stelle dazu. Also der Reformismus, den war mir jetzt auch nicht so klar. Also ich würde jetzt auch eigentlich sagen, dass du die, der nee. Ich hätte auch nichts dazu sagen. Darf ich? Also ich würde halt sagen, also ich war halt auch daran beteiligt in der Verfassung des Texts und bei der Arbeit daran ist mir halt eher aufgefallen, dann, also wenn man eben so abschnittweise diskutiert halt und dann sich auch mal aufhängt an einem Abschnitt für eine längere Zeit, dann, also ist mir eben gerade so eine penetrante Häufung von dem Wort Revolution dann auch aufgefallen manchmal und also es steht da auch immer noch, ich habe es nicht gezählt, aber also kann man ja halt mal mit suchen bei PDF oder so machen. Ich würde halt sagen, das steht da halt immer noch im zweistelligen Bereich drin und also vielleicht immer noch zu häufig sogar. Und das ist dann ja auch irgendwie so ein bisschen eine stilistische Frage, finde ich, ob man jetzt halt in jedem Satz sagt, revolutionär, und es hat eigentlich dadurch nicht irgendein, also nicht noch irgendein Bedeutungsgehalt transportiert wird und es einfach nur noch immer eine immer wiederholte Chiffre ist oder so. Ja, also genau, ich hatte eigentlich gerade eben den entgegengesetzten Eindruck, aber ich muss natürlich sagen, gibt es auch eine Koexistenz von diesen beiden Begriffen in dem Text. Aber da würde ich dann, also weil ich mich auch finde, also ich finde auch noch mit Katharina das gesagt hat, dass bei Marx auch irgendwie nicht so bewusst, weil ich jetzt, als ich dann gehört habe, auch finde es dem als auch sowas, ja, sowas naturhaft Passivistisches anhaftet. Und von daher würde ich dann, also den Begriff der Umwelt, von daher würde ich an den Stellen, wo es um eben gerade das Bewusste geht, würde ich da dann, also finde ich es dann, ist das dann nachreichend, dass es dann mehrmals dort steht, wenn es halt eben das Richtigere ausdrückt, als eben. Aber also das müsste man sich dann halt nochmal in jedem Fall anschauen, aber da finde ich, sollte man dann so diese. Das stilistische Bedenken nicht anstellen. Aber es ist doch schlimm, also so, wenn halt, also einfach, also in jedem zweiten Satz halt sowas steht wie Barbarei oder halt Emanzipation und dann also dann revolutionär und also ich finde auch, dass, also das, du hast ja auch die Frage der Sprache gestellt, ich finde halt eigentlich auch, dass man halt irgendwie also nicht so ganz unschuldig halt so eine Phrasenhäufung einfach nur produzieren darf, also dass man schon sensibel sein muss. Also wie oft man Sachen, also wie oft kann man ein Wort verwenden in einem Text, bevor er einfach sozusagen nur noch so ein Signalwort ist oder so. Das ist nicht schon eine Frage, die sich stellt. Aber Phrasenhaftigkeit ist ja keine quantitative, sondern qualitative Frage. Okay. Mag sein. Vielleicht einfach ist es dieser Signalcharakter, der dadurch entsteht oder so. Ich finde, jetzt gerade denke ich mir, vielleicht gefällt mir der Begriff der Umwälzung ja vielleicht sogar ganz gut, weil er halt im Gegensatz zu so Vorstellungen, dass halt irgendwie Revolution irgendwie so, so, der, so ein Sprung ist oder so ein Big Bang und irgendwie sowas, ja dann gerade diese, ja so eine, ja diese Seite von dem, dass da sowieso, also dass es da tatsächlich ja schon Umwälzungen gibt und ja, irgendwelche, also schon Sachen entwickelt wurden, die man, die vielleicht in ihrer Form falsch sind, aber die sich angeeignet werden können oder sowas, dass das dann vielleicht sogar so ein bisschen betont wird dadurch. Und weil sogar das dann, ja, weiß nicht, also ein Begriff von Information, der sowas Voluntaristisches hat oder so, vielleicht dadurch ja sogar eher zurückgedrängt wird, was ich jetzt nicht mehr ganz falsch fand. Abgesehen davon, dass Rotter Voltaire so was Ähnliches wie Umwälzung heißt. Zurückkehren. Also etymologisch ist der Begriff sehr ähnlich. Ja. Wobei er ja schon so sehr stark so benutzt wird als so ein, mit einer subjektivistischen Konnotation und eben so die Absehung von irgendwie die Verhältnisse von Objektivität und so. Muss ich mich hier hinsetzen? Ist das so ein Sinn? Vielleicht. Besonders ja, sorry. Vielleicht unterstreicht er halt auch so ein bisschen, also noch dazu, so ein gewisses kulturrevolutionäres Anliegen oder so. Dieser Begriff der Umwälzung oder so, weil Revolution halt so ein Begriff ist, der so, ja, halt so verknüpft ist eben mit dieser, ja, dieser Vorstellung eben von so einer Big Bang, eben von so einer großen Haupt- und Staatsaktion in der politökonomischen Sphäre oder so. Und Umwälzung halt, also das vielleicht, was auch mit Reformismus gemeint wurde oder so, halt irgendwie was hat, was eben vor der Hand so, wie soll man sagen, so bescheidener oder so klingt, aber was halt vielleicht den Blick eben weglenkt, also von dieser einen Sphäre sozusagen, dieses Sturm auf das, dieses Winterpalais oder so halt, und diesen ganzen Bildern, die halt da so dranhängen, an diesem revolutionären Akt oder so, dass der halt, also halt was zu tun hat mit Waffen und so hat er ja sicherlich halt auch, aber also dieses Umwälzen, also es gibt halt, ich glaube, es geht halt dann auch darum, halt, ja, die Beziehungen der Menschen zueinander sozusagen, das hat sich halt irgendwie auch verändert. Und das Alltagsleben und so weiter, und das ist halt, also das sind halt ja ganz kleine Gesten und so, die da halt, also vielleicht sozusagen eine Bedeutung haben, also in der individuellen Existenz oder so. In dem individuellen Leben, das man halt so lebt. Und ja, keine Ahnung, einfach nur, wie man sich halt begegnet oder so. Vielleicht Menschen oder so auf der Straße. Aber das ist nicht alles Mögliche, ist ja halt irgendwie imprägniert halt von dieser Gesellschaft. Und da ist halt, finde ich, diese bescheidene, untergründig unbewusstere Umwälzung halt irgendwie auch nicht so schlecht. Noch einen Punkt. Und zwar diese Grundeinschätzung, die jetzt, glaube ich, nicht in dem Papier drin steht, aber in dem Bautext, mit, dass es, dass die Analyse der Gruppe zum Schluss gekommen ist, dass das vordringlichste Problem gerade die Theorieverwirrung ist und dass das deshalb auch so sehr stark theoretisch ausgeht. Den Punkt noch als Diskussion. Ja, genau. Wollen wir einfach dann zum zweiten Punkt, das ist das Spannendste, also die Genöse Ökonomie hier und das Verhältnis, die Genöse Ökonomie zum Geschlechterverhältnis und dann noch deinen Kommentar zu den polymorph-perversen Trieben. Vielleicht mal zu deinem Punkt nochmal. Naja, ich hatte den Eindruck, dass über das Koalitionspapier verteilt, dass es nicht ganz klar ist, also dass es manchmal so wirkt, als wenn so die Stoßrichtung der Kritik als Kritik des Geschlechterverhältnisses, Kritik der politischen Ökonomie und Kritik der religiösen Ökonomie bestimmt würden. An anderen Stellen hatte ich aber den Eindruck, als wenn Kritik des Geschlechterverhältnisses und der religiösen Ökonomie dann als dasselbe behandelt würden. Das bin ich ganz klar geworden und da ist für mich die Frage, ob ich das einfach nicht gecheckt habe oder und darauf, was in der libidösen Ökonomie anbelangt, fand ich, war der jetzt auch nicht so recht greifbar. Also wenn es wenn ihr da nochmal Lust hättet, den zu präzisieren, würde ich das begrüßen. Oder ich fand es bei dem auch überraschend, dass das dann an anderen Stellen heißt, dass man wegkommen möchte vom Ökonomismus, dass dann aber dann der Begriff, wie man dann über die psychisch subjektive Seite spricht, dass dann da halt dann wie die Ökonomie dass es dann halt dann wieder um Ökonomie geht und wo ich frage, ob wir da auch dann einiges von diesem psychischen Feld so auch abgeschnitten wird. Kann eine Frage nochmal erklären, was halt die Diagnose Ökonomie überhaupt meint? Vielleicht kann ich meine Frage noch vorschieben, weil die geht auch in die Richtung. Das ist eigentlich auch keine Frage. Er redet von der Freilegung der polymorph perversen Triebstruktur und tatsächlich ist das Individuum ja so eine Art Ökonomie. Es gibt verschiedene Triebe, Bedürfnisse etc., die mögen jetzt natürlich bedingt oder kulturell formiert sein. Das spielt erstmal keine Rolle. Und ich glaube, man darf nicht leichtfertig von der Freilegung reden, weil die Einheit des Subjekts ist auch eine historische Errungenschaft. Also das Selbst hält das Selbst versucht auch Identität zu stiften, oder die Vernunft versucht im Subjekt ein Selbst zu stiften, eine Identität all dieser teilweise sich widersprechenden Triebe. Und ihr redet an einer anderen Stelle auch richtig von Triebkonflikten. Und also man kann nicht einfach sich gegen die Vernunft auf Seite der Triebe stellen. Das ist eine Dialektik, aus der man nicht so leicht rauskommt. Und ich glaube, die Chance besteht nur darin, Triebe so zu sublimieren, dass sie einerseits zusammenwirken könnten, selbst ohne das Selbst auseinanderzutreiben. Solltest du vielleicht die Textstelle sagen, wo das zusammenwirkt? 32. Abschnitt 7. Mhm. Sechste Zeile. Es kommt nochmal an einer anderen Stelle. Aber geht nur um die. Das reicht. Ich finde es nicht so eindeutig, ich finde es im Text eigentlich ziemlich gut formuliert und sehe das nicht so kritisch, weil das Problem ja daran ist, dass gerade die Vernunft gekoppelt ist an diese Bannung der Triebe unter dem Primat des Phallus und dass das halt sozusagen auch so zusammengeht. Und das zu entfesseln hieße ja gerade nicht, einfach so das einseitig aufzulösen und die Vernunft aufzugeben und dafür alle Triebe zu entfesseln oder ähnliches, sondern einfach, oder analog dazu habe ich mal in so einem Vortrag so eine recht schöne Formulierung gehört, die hieß, dass die Vorstellung davon, sagen so, wenn man will, eine utopische Vorstellung oder so, ein schwach sein dürfendes Ich bedeutet, wo man jetzt hingegen immer reden würde von Ich-Stärke und Resistenz des Ichs und vielleicht sogar auch Stärkung des Über-Ichs, um halt sozusagen diese Einheit des Subjekts wahren zu können und auch gegenüber gesellschaftlichen Ansprüchen und so weiter resistent sein zu können, wäre es sozusagen eine schöne Vorstellung, auch ein schwach sein dürfendes Ich zu haben. Und analog dazu würde ich mir das halt trieb- oder libido-ökonomisch vorstellen, dass es halt auch gerade nicht dieser Zwang besteht, dass man sich die Vernunft nur erkauft durch halt eine Unterordnung unter diesem sogenannten Primat des Phallus. Also ich sehe das halt nicht so, ja, es ist eine Gefahr, die du da benannt hast, das sehe ich auch so, aber ich würde nicht sagen, dass das dann sozusagen gleich eine Entfesselung sein muss, die dann, ja, und dann das übliche, das wird in die Barbarei. würde auch nicht den Fehler begehen, in dieser Dialektik mich auf Seiten der Vernunft und der Selbsterhaltung zu stellen. Vielleicht ganz kurz zu dem Begriff der libidinösen Ökonomie, also anders als es schon ein bisschen angedeutet, also das ist schon so ein, sind schon so Begriffe der Psychoanalyse, also Libido halt, also von Freud kriegt es halt so die, also die, eigentlich so die Triebenergie, also auch, und er hat es auch schon immer so verstanden als ja, er selber benutzt, glaube ich, auch den Begriff der Ökonomie oder so dieser Qualität auf jeden Fall. Und also es meint halt also diese, glaube ich, die Organisation der Triebe, also die Triebstruktur. Ja, wie die sich sozusagen bildet so, ne, innerhalb der Gesellschaft. Ja. Also in dem Fall der kapitalistischen Gesellschaft. Mit den Freilegungen so, das ist auch auch so eine Art Kompromissformulierung oder sowas dann da noch, oder was ist Kompromiss, aber also es gab da auch schon Streit, glaube ich, weshalb da jetzt auch steht, auf dem bislang oder so erreichten Niveau humanisierter Natur, also es geht quasi nicht um so einen Ursprungs Mythos oder so, dass man halt jetzt quasi in so ein prärationales, orgiastisches Subjekt auflösen, das, keine Ahnung, amorphes Bündel von Menschen oder so zurückkehren will, glaube ich. Aber ich dachte, also ich habe das so verstanden, also die Formulierung nicht gewählt oder so, oder keine Ahnung, aber ich habe das so verstanden, dass es quasi dann darum geht, also im Verhältnis halt zu den gesellschaftlichen Möglichkeiten. Also sozusagen alle möglichen Lustansprüche und so des Individuums halt zuzulassen, die nicht sozusagen im Konflikt stehen mit der Reproduktion der Gesellschaft insgesamt oder so, also entsprechende Normierungen und so halt anzugreifen, die halt diese quasi sinnlose Triebunterdrückung erfordern oder so. Genau, also eigentlich um so eine Art Erweiterung von Spielräumen, die eigentlich niemandem wehtun würden. Also die nicht auf Kosten von Leiden von anderen Menschen gehen oder so. Wobei ich da finde, es auch zu untersuchen wäre, wie halt das nicht in der bürgerlichen Gesellschaft nicht so auch, also so dieses ganze also es ist ja heute ja wirklich, glaube ich, so, wenn man sich dann so diese ganzen Zeitschriften und sowas anschaut, wahrscheinlich als extrem oldschool gilt, jetzt nicht bestimmten polymorph perversen Bedürfnissen so nachzugehen. Um eben halt so das Sexualleben so ein bisschen aufzupeppen und so ein bisschen spannender zu machen. Und also da halt ja auch zu schauen wäre, wie halt so dieses Aber die Frage wäre, ob damit das Gleiche gemeint ist. Also das derzeit gesellschaftliche Verständnis von Trickbefreiung in so einer tatsächlichen leiblichen, umfassenden Selbstentfaltung. Also da geht es ja auch derzeit viel um Perfektionierung. Ja, klar. Aber trotzdem finde ich... Ja, als Geräuschgebiet. Ist nicht so perfekt. Aber wer kann sich das trauen, so zu leben quasi? Also ich meine, ich habe es nicht gelesen, aber... Also es ist ja halt auch skandalös. Also es ist halt, eher so Lust und Skandal, als jetzt so ein Lebensmodell wahrscheinlich. Also so schmutzig oder so zu sein. Aber keine Ahnung, was jetzt nicht... Was da auch nur so was da drinstehen könnte, aber... Ich würde jetzt einfach irgendwie vermuten, dass er die Grenze eigentlich ganz schnell da erreicht, dass man halt morgens aufstehen muss, um zur Unarbeit zu gehen. Also in welchen Konflikten mit Nasen. Also dass man jetzt irgendwie mit verschiedensten Leuten irgendwie schlafen darf oder so und dann hier in Deutschland jetzt nicht sofort irgendwie hingerichtet wird oder so, wenn man jetzt mit den falschen Leuten schlafen hat. Also es ist so. Ja, okay, das weil ich glaube, ich Angst hätte halt, also schon allein, also ich weiß nicht, halt mit so, ich weiß nicht, jetzt so mit Lippenstift mich in die Straßenbahn zu setzen. So. Also so, ich finde halt eigentlich, dass das auch ziemlich schnell, also ein ziemliches Angstding ist. Also auch mit innerhalb selbst quasi. Aber halt auch sofort, also sobald eigentlich quasi irgendwelche Blicke von nicht ganz vertrauten Leuten auf einen fallen. Also ich weiß nicht. Ich laufe ja quasi ziemlich normiert oder so rum, deshalb. Aber es hat halt auch Gründe oder so. Also ich weiß nicht, ich würde mich halt auch viele Sachen gar nicht in den aussetzen oder so. Das ist halt schon von vornherein so weggeschnitten oder so, dass ich halt irgendwie mich dem so ausliefern würde oder so. Wenn ich jetzt halt stärkere Bedürfnisse hätte oder so. Also ja, würde ich mich halt, ich glaube, ich halt jedes Mal überlegen, also wo ich halt, also in welchen Raum ich halt trete oder so. Ja, aber ich glaube eigentlich jetzt, ich denke gerade eigentlich müssen wir das dann schon nochmal auch diskutieren, ob es wirklich, also was Vero jetzt gerade auch angesprochen hat, ob es, ich schon noch, ob es wirklich so eine, da, wie du sagst, die Gesellschaft oder was weiß ich, irgendwelche Prozesse da schon ablaufen und mit der Forderung so hinterherhängen oder ob das nicht neue Erscheinungsformen irgendwie von, eine neue Form von Selbstbeschränkung und Zurichtung oder so ist. Also ob es nicht, ja, oder was Max jetzt auch angesprochen hat, mit dem, wie man auftritt, bis hin zu, welche Tätigkeit man ausübt, wie man irgendwie sowas, wie, welchen Zugang man zu Gefühlen hat, wie man Liebe sich leben will oder also irgendwie so, ob das nicht dann doch noch sehr reglementiert ist, aber halt vielleicht nicht mehr durch äußere Normen sanktioniert wird, sondern irgendwie, ja, man sich halt schon so in die richtige Richtung selbst diszipliniert und das halt nur in so einem bisschen peppigeren Gewand so daherkommt. Also ich glaube, ganz so geht es auch nicht auf, weil es gibt tatsächlich irgendwie Spielräume, die da auch irgendwie erweitert wurden, das würde ich schon auch sagen, aber ich bin da erstmal so skeptisch, ob das da jetzt wirklich so fast forward gegangen ist, die letzten 50 Jahre oder so. Also, ja und nein. Naja, also ich würde sagen, vielleicht schon mal zu vorwärts klar, also jetzt, also jetzt bin hier, also die meisten Teils eben eh ein bisschen trauriger aus, aber schon halt in dem gängigen Rahmen, der halt wirklich ist, also schon, wenn man es jetzt nennen will, halt in so einem bestimmten Diskurs oder mit halt den Reglementierungen, die halt irgendwie auch aufnahm geworden sind, aber halt, also schon würde ich sagen, gibt es halt diese, also auf Ebene so der Triebstruktur halt so eine, so eine Notwendigkeit von einer Selbstdisziplinierung, also die halt die Gesellschaft erfordert und die halt sozusagen gemessen an den Möglichkeiten irrational, also reflexiv ist und deswegen auch, also bei so Freilegung, also auf dem Staat, also auf dem kulturellen Niveau sozusagen, ist Freilegung der Polymorph-Perversion-Triebstruktur. Also mal sagen, das ist, glaube ich, auch so ein Also das ist halt auch so was, meinst du, also dass es halt gar nicht so irgendwie gegen die Vernunft ist, sondern gerade halt auf, also viel mit so einer Bewusstwerdung zu tun hat, also das hat ja mehr, also Sachen mehr, also der Psycho oder von Subjektivität halt bewusster verhandelt werden kann und damit halt auch irgendwie verschieden, also mehr, ja, das was man halt auch schon gesagt, mehr, also Formen von Lust halt irgendwie möglich sind. Also ich glaube, dass also dieser Begriff versucht, das eigentlich auch so zu fassen und zusammenzusetzen. Also Bewusstsein und Ungleichzeitigkeit zu mehr Möglichkeiten von Glück oder von Auslösung von Wünschen. Ich wollte noch zu bedenken, was ich eben angemeldet habe. Zu bedenken geben, dass natürlich, also es gibt natürlich sowas wie Naturanlagen des Triebes, die sich wahrscheinlich erstmal, das kann man nicht so richtig feststellen, die sich an sowas wie Lust und Unlust koppeln. Aber natürlich kann die Gesellschaft, unterdrückt die hiesige Gesellschaft größtenteils Lüste und Wünsche, die sich selber geweckt hat. Weil natürlich solche Wünsche nach heterosexueller oder homosexueller Liebe oder sonst welcher Liebe, die sind natürlich nicht im Baby vorhanden, sondern die stehen überhaupt erst kulturell. Also insofern kann die Gesellschaft nur Sachen unterdrücken, die sie selber geweckt hat. Nicht, dass hier sozusagen so ein Diskurs entsteht, aller die Gesellschaft ist irgendwie das Böse und das, was in uns ist, wird unterdrückt. Ich glaube, dieser Gedanke steht auch irgendwo in diesem Paper. Also mit, ich weiß jetzt die Formulierung nicht so genau, aber irgendwie so ungefähr was mit Bedürfnisse, die die Gesellschaft, also radikale Bedürfnisse, die die Gesellschaft hervortreibt, wie sie aber halt durch die bonierte Form sozusagen ihrer Organisation auch gleichzeitig wieder, also nicht erlauben darf, oder so dieser Gedanke von gesellschaftlichen Genesen, gesellschaftlicher Repression, dass es nicht so ein Natur-Kultur-Gegensatz ist oder so, das steht da auch irgendwo drin, aber so besser, dass wir übereinstimmen. Ich weiß auch weniger, wie wichtig ein Papier so in der Diskussion so die Untertöne. Ich glaube, wenn das so klar ist, dass die Gesellschaft die Triebstruktur im großen Teil hervorbringt, dann ergibt sich auch von selbst daraus, dass es halt viel zu einfach wäre, jetzt dieses Freilegung so zu verstehen, dass man jetzt einfach nur die Schotten aufmacht und diese Entfesselung betreibt. Und ich glaube, dass wir halt an der Stelle schon auch expliziter noch überlegen müssten, was für Kriterien man halt nimmt, um Bedürfnisse und Triebstrukturen auch zu bewerten. Also ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber so wie halt Marcuse oder so, dass er dann sagt, es gibt halt falsche Bedürfnisse, so solche, die auf Aufrechterhaltung der Herrschaft oder auf Zerstörung, Vernichtung, Aggression zielen oder so. Also in die Richtung, glaube ich, müssten wir schon noch uns klarer werden, an welchen Stellen man sich trauen muss, Bedürfnisse, individuelle Bedürfnisse objektiv zu beurteilen. Das ist ja eigentlich, also auf der sozusagen gespiegelte zu wäre diese Frage nach, was eigentlich radikale Bedürfnisse sind, also die Frage. Also jetzt komme ich vielleicht mit einem etwas zurückhaltenden Plädoyer, aber ich glaube, ehrlich gesagt, der Kommunismus kann für gewisse Dinge sorgen, nämlich erstmal ausreichend essen. Über den Rest muss man sich vielleicht eigentlich unbedingt die Köpfe zerbrechen. Also im Geschlechterverhältnis verstehe ich, dass es darum geht, Grundvoraussetzungen zu schaffen, aber wie nun solche Bedürfnisse aussehen und wie will man das eigentlich machen, Sachen freizulegen. Also ich glaube, der Kommunismus ist eine Produktionsweise und kann dafür gewisse Sachen sorgen, aber der Rest wird, also sehe ich jetzt, also bei der Produktionsweise ist der klare Hebel die Umwälzung der Eigentumsverhältnisse. Aber wie will man denn sowas vorherbestimmen oder wo hat man denn den Hebel, eine andere Triebökonomie zu schaffen? Also das, da kann man so ein bisschen darauf hoffen, dass durch die kommunistische Produktionsweise etwas besser ins Lot gerät, aber ich sehe da jetzt nicht den Anknüpfungspunkt für eine Revolution im Subjekt oder so. Also insofern hat auch diese Rede vom Haupt- und Nebenwiderspruch seinen Sinn, weil als Kommunist, wenn man eine Revolution macht, weiß man, welches Problem man anpacken könnte durch Eigentumsverhältnisse, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich das Patriarchat mit einem Hebel aushebeln sollte. Auch wenn ich es wollte. Irgendjemand hat so diese Idee eingebracht. Ja, ich glaube, so in dem Text ist eigentlich durchgängig, wenn es von Kommunismus gesprochen wird, geht es jetzt ja nicht nur um die Vergesellschaftung der Produktionsmittel oder so, sondern einfach um die vernünftig eingerichtete Gesellschaft schlechthin und allem, was dazugehört. Und wenn dann zum Beispiel sowas nicht mehr da ist, halt in dieser fernen, schönen Zukunft, wie Staat, wie zentralistische Organe, die im Einzelnen oder überhaupt Hierarchien in der politischen Organisation, in der Organisation der Arbeit, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass sowas wie sadomasochistische Charakterstrukturen, wie halt der Untertan, also Gehorsamsstrukturen, die dann aggressiv nach oben hat, die Aggression nach unten hervorrufen und so, dass sowas sich irgendwie verändern würde. Was ist hier drin? Ja, ich würde sagen, dass es halt gar nicht darum geht, halt, also meiner Meinung nach gar nicht darum geht, halt, da so einen Hebel zu finden und dann, also quasi die Triebökonomie von Leuten irgendwie umzumodeln oder so, sondern, also wir haben jetzt ja schon festgestellt, dass es halt quasi, also dass es eben gesellschaftliche vorgebrachte Bedürfnisse halt gibt, die nicht ausgelebt werden können oder so. Und ich finde halt, was halt sozusagen so eine kommunistische Revolution eben mit sich bringen müsste, ist halt einfach nur, eine Neuverhandlung oder so halt von allem, was da halt möglich und legitim ist und was nicht oder so. Also und ich glaube, man muss da gar nicht halt erst viel erfinden oder so an Bedürfnissen, die in die Leute quasi rein manipulieren, dass die dann halt auf einmal anders lieben oder anders, was weiß ich, ihren Alltag leben wollen, also miteinander umgehen wollen oder so, sondern ich glaube halt, dass das ja jetzt schon ganz viele Leute halt, ja, keine Ahnung, halt leiden, dass sie halt, was weiß ich, fertig gemacht werden oder so. Und oder sich Sachen nicht trauen oder was auch immer halt. Und also ich glaube, es geht dann halt eher darum, halt über diese Leiden halt eher so eine Kommunikation oder so zu führen oder so halt und halt zu schauen, was man da vielleicht dann ändern könnte oder so. Also mehr als was da quasi. Ich glaube, es geht halt eher um einen anderen Umgang mit was das auch schon da ist oder so, als jetzt halt darum Leute zu zwingen, eine Person so jetzt aber zu begehren oder so. Ja, also würde ich auch sagen, ein bisschen, ich finde dieses Hebelbild ist ja wieder ein bisschen dieses Bild von, oder sehr nah dran an so, man drückt ein Knöpfchen und dann ist es anders oder so. Und ich, also was Max gerade gesagt hat, würde ich irgendwie auch mal unterstreichen, dass es, glaube ich, auch, also da vielleicht wirklich auch darum geht und so, also was ja hier auch auftaucht mit dem Alltagsleben und so ein bisschen so ein Überlegen, wie man eigentlich den Alltag lebt und wie man, also ja, was es da für Spielräume gibt und warum es halt bestimmte Spielräume nicht gibt oder sowas. Und ich glaube, das ist da auf jeden Fall ein Punkt. Und genau, ich würde sagen, dass, also was Ben auch meinte mit dem Begriff des Kommunismus, ich glaube, dass die Konnotation, die in dem Koalitionspapier drin ist, tatsächlich nicht nur, dass es die Herstellung von anderen, also von Aufhebung von Privateigentum und der anderen Anwendung von Produktionsmitteln oder sowas geht, sondern tatsächlich ein umfassender Begriff oder umfassender, das gemeint ist. Und ich glaube, da würde ich sagen, geht es eigentlich sehr wohl genau auch darum, also weil du das Geschlechterverhältnis auch angesprochen hast. Die Schwierigkeit beschrieben darin, weil ich da auch den Eindruck habe, es gibt halt sehr, ja, alle wissen halt irgendwie, dass man Privateigentum aufheben muss oder sowas und wie das halt mit dem Geschlechterverhältnis aussehen soll, weiß halt kein Mensch irgendwie. Aber das ist ja, würde ich sagen, ist halt eine Aufgabe, die halt erstmal da ist. Und genau. Und zu einem harponemischen Widerspruch würde ich sagen, es ist sogar, also ich würde sogar sagen, es ist analytisch falsch, weil es gibt einfach keine Sekunde in deinem Leben, wo du kein Mann bist. Genauso gibt es keine Sekunde in deinem Leben, wo ich nicht eine Frau bin. Insofern durchzieht das sozusagen. Also, nee, aber nur noch ganz kurz, deshalb würde ich jetzt sagen, dass sozusagen in jeder gesellschaftliche Bereich, also wenn man sich den Bereich der Ökonomie anschaut, wenn man sich den Bereich der, was weiß ich, der Triebstruktur anschaut oder so, spielt halt das Geschlechterverhältnis eine Rolle. Insofern kann es nur analytisch getrennt werden, wenn man sich solche Fragen stellt, wie Aufhebung des Privateigentums oder Anwendung von Produktionsmitteln oder sowas. Das ist aber eine analytische Trennung, die insofern abstrakt bleibt und nicht wiederum dieser Rückschluss oder diese Rückbindung an die Frage des Geschlechterverhältnisses oder so passiert. Also wenn ich... Also dass das ein Hauptproblem ist, d'accord. Ja. Die Frage ist, Eigentumsverhältnisse kann man durch eine Revolution ändern. Geschlechterverhältnis kann ich mir nur noch das vorstellen wie Reformismus. Das ist der Punkt, den ich meine. Okay, Reformismus, also so, was jetzt Max meint. Also das meine ich gar nicht abwerten. Ja, ja, nee, genau. Also nur so langsam. In so einem Sinne von Ausprobieren, von Möglichkeiten, genau, beim Experimentieren. Ja. Eigentumsverhältnisse kann man staatlich umordnen. Ja. Oder? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man, also ob das, selbst das, ob das so hinordnet in der Trennung, weil, also weil jetzt auch nochmal, also kann man staatlich umordnen, ja, dann, also dann passiert halt nichts so mit den Geschlechterverhältnissen. Aber das ist auch nicht so wirklich eine bewusste. Also da wird ja dann, also wenn der Staat das macht, dann ist es auch nicht eine bewusste Organisierung in der Gesellschaft. Aber wenn es halt wirklich darum geht, okay, wie, wenn halt wirklich die Frage ist, wie organisiert man eine vernünftige Reproduktion der Gesellschaft, dann ist klar, also das macht man am besten mit Privateigentum, aber dann hängt da halt auch immer das Geschlechterverhältnis mit dran. Also dann kommt man da gar nicht drum rum, das auch nicht zu revolutionieren. Also wenn es halt vernünftig sein soll. Also wenn man nicht so stark macht, dann könnte es bleiben, aber das wäre auch nicht so. Ja, ich glaube, es würde in dem Sinne, also ich kann die Passage deswegen auch treffen, weil es ja auch in dem Sinne negativ gefasst ist, dass es ja auch klar ist, welches Verhältnis es, oder dass man das auch fassen kann, welches Verhältnis es gibt von politischer Ökonomie im Verhältnis zu libidinöser Ökonomie. Und dass es ja sozusagen bestimmte Konflikte, wie das, dass man halt Triebsublimierung benötigt, um sich überhaupt in der Gesellschaft mit anderen Menschen zu verkehren oder so, ist klar, aber das ist trotzdem ja die Analyse der Konflikte in der Psychoanalyse, die da auftreten, ja nicht einfach nur naturgegebene Konflikte sind, sondern auch Strukturkonflikte, die notwendig Konflikte sind, aber die sehr viel Leid verursachen, die sie ja nicht verursachen müssen. Und wenn man sich klar ist, dass gewisse gesellschaftliche Produktionsbedingungen für individuelle psychologische Konflikte klar halt die Verantwortung tragen, dann ist es ja ebenso klar, dass die Neuorganisation der Gesellschaft halt dazu beitragen könnte, diese individuellen Konflikte zu mindern. Also mit dem Konjunktiv und mit dem Mindern bin ich völlig d'accord. Ja, weil du das so dargestellt hast, als wäre das halt eine Entfesselung der Triebe, aber es ging ja auch nicht nur darum, sozusagen das jetzt alles zu entfesseln, sondern dass man ja fassen kann, wie sehr die gesellschaftlichen Momente übergreifen in die Libido-Ökonomie und wie sehr man das halt auch im Verhältnis zueinander setzen kann, ohne dass man jetzt sagen muss, okay, wir verändern nur die Gesellschaft und der Rest wird sich schon irgendwie ergeben, aber man kann ja zumindest negativ fassen, in welchem Verhältnis das zueinander steht. Also wie sehr die Libido-Ökonomie halt auch sozusagen ein Teil des ganzen politökonomischen Verhältnisses ist. Okay, also dann gebe ich zu, ich fürchte, dass der Schad rührt tiefer in der Geschichte als im Kapital. Du hast ja dieses Bild gebracht, der Kommunismus soll schaffen, dass niemand mehr hungert. Oh, man das sind ja die Produktionsverhältnisse, die das dann machen könnten. Und das sollte ja auch im Kommunismus hinkriegen, dass, was weiß ich, alte Leute gepflegt werden oder Kinder versorgt werden oder sowas. Das sind ja auch gesellschaftliche Produktionsverhältnisse. Die kann man auch auf einen Schlag mal umwälzen und sagen, irgendwie, zack, das geht nicht, dass die einen das machen, die anderen das. Die einen haben das Kapital in die Fabrik und die anderen arbeiten drin und das geht nicht. Das andere geht halt auch nicht so. Also, warum muss das eine in einen langsamen reformistischen Prozess umgestaltet werden, Gesellschaft, wie die aufgestellt ist, nach Geschlechtern. Und das, also nur Privateigentum abschaffen, reicht dann halt nicht an dem Punkt. War das jetzt ein bisschen zu verschwurbelt? Nee, ist überhaupt nicht verschwurbelt. Ich müsste jetzt nochmal das Gleiche sagen. Okay. Ich wollte auch nur noch ganz kurz darauf hinaus, dass es halt, glaube ich, nicht im Sinne einer Erziehungsdiktatur gemeint ist, sondern diese Freilegung, sondern im Sinne einer Bewusstwerdung darüber, wie sehr eigentlich der gesellschaftliche Zwang halt auch dem psychologischen Zwang nach sich zieht. Dass es halt keine Erziehungsdiktatur darüber geben soll, wie jetzt Bedürfnisse ausgelebt werden, sondern dass man ja jetzt schon im Gegensatz zu den abstrakten Kategorien der Politökonomie ja jetzt schon jeder Einzelne eine Vorstellung darüber hat, worunter er leidet und welcher Konflikte er oder zumindest der Möglichkeit nach ein Bewusstsein darüber erlangen kann, worunter er leidet und was er gerne erinnern kann. Aber meintest du, also im Konjunktiv würdest du halt immer zustimmen, aber also ich würde dann schon sagen, also es muss halt, also es muss hat sich sozusagen auch dieses subjektive Moment verändert. Also so, wenn wir jetzt rumlaufen, wenn wir jetzt nicht so Kommunismus machen. Also eine Psychoanalyse, die was bewirken soll, dauert 350 Stunden. Ja? Und das ja, und die bewirken wahrscheinlich relativ wenig. Ja? Die Kommunisten gingen von dem Glauben auf, Produktionsverhältnisse könnten durch eine Revolution, durch die Umänderung der Eigentumsverhältnisse geschaffen werden. So, wovon ihr redet, ist eine Änderung, die auf lange Sicht geschehen muss. Das hat nichts mit einer Revolution zu tun. Also natürlich, aber, und dann, also wenn ich jetzt von hier, also einige Leute, die sich gemeldet haben, und wenn dann Leute sagen, naja, wenn sich die Produktionsverhältnisse ändern, dann ändern sich auch die Geschlechterverhältnisse, dann würde ich mal behaupten, da kommt eher das Denken von Haupt- und Leben-Widerspruch zum Vorschein. Und ich denke, die Kommunisten können benennen, also was die Produktionsverhältnisse anbelangt, die können benennen, so, wir wollen die Eigentumsverhältnisse ändern und dann ändert sich die ganze Gesellschaft. Und die Logik, die sie aufzählen, stimmt. So, jetzt möchte ich mal einen Patriarchatskritiker hören hier in der Runde, der sagt, an welchem archimedischen Punkt man anfassen soll. Das gibt es nicht. Deswegen kann man da nur von einer Reformation reden und von einer partnerlichen Umwälzung und versuchen da irgendwie die vernünftigen Wege zu finden, aber man kann nicht von einer Revolution reden. Aber ich habe jetzt gerade Katja so verstanden, dass sie hat jetzt gesagt, dass es um Säulen geht sozusagen. Also eigentlich sozusagen die Aufgabenstellung, dass wenn man heute in dem Sinne eine Kritik versucht, also wie das jetzt auch hier dieses Papierchen so ein bisschen anfängt zu versuchen und was ja auch der Sinn der Transkript irgendwie ist, also wenn das versucht wird, dann muss das versucht werden zu bearbeiten, also muss es bearbeitet werden. So. Das war das, also weil. Genau, weil das sonst halt sozusagen nur eine halbe Revolution wäre. Ich glaube, darum geht es. Ich würde jetzt sagen, dass es. Vom Ziel her, was der Kommunismus ist, würde ich sagen, muss beides her. Was eine Revolution anbelangt, kann man das eine nicht mit einem Handstreich schaffen. Aber ich habe jetzt gerade niemanden so verstanden, also auch Katja, jetzt habe ich nicht so verstanden, dass sie da so einen Handstreich will, sondern dass es darum geht, dass es das passieren muss, sozusagen. Was eine andere Formulierung ist, als ja, es ja hat dann sind dann wären wir uns einig. Ja. Also ich habe es schon falsch interpretiert, aber ja. Das ist ja auch. Auch dass es eher so ein Katalysator sein kann, für so eine, also für eine Herausbildung von halt neuen Verkehrsverhältnissen oder so zwischen Menschen. So, also, und alle schleppen halt ihre individuelle Geschichte mit, wenn es halt zu sowas kommt. Und Und ja, keine Ahnung, wenn die dann halt danach irgendwie bearbeiten oder halt, keine Ahnung, auf andere Verhältnisse, auf andere Leute stoßen, die halt bereit sind, halt bestimmte Sachen nicht mehr zu akzeptieren oder so, und damit halt konfrontiert werden in irgendeiner Art und Weise oder so. Aber es ist ja irgendwie halt auch klar, dass man halt nicht diese, quasi diesen alten Menschen hinter sich lässt oder so halt, also wenn es halt zu sowas kommt, also, sondern das ist halt so ein kompliziertes Durcharbeiten oder so. Also im besten Fall. Ja, das würde ich doch gut. Ich fände es cool an der Stelle, ich finde, es zeigt auch die Diskussion, wenn versucht werden könnte, dass so Begriffe wie diese polymorph perverse Triebstruktur, dass man den dann halt erläutert und nicht einfach so stehen lässt. Ja, das kann man dann googeln oder wenn man sich halt in die Richtung schon ganz viel beschäftigt hat, dann kann man sich was darunter vorstellen, aber die allermeisten Leute natürlich überhaupt nichts oder. Ja, es induziert auch ganz viele falsche Vorstellungen, Bilder, dann wäre ich einfach dafür, dass man sowas versucht auszuführen. Ausgangsfrage von Jerome wurde noch nicht so wirklich beantwortet. Also war, ja, ich Transkript in dem Koalitionspapier mit dem Geschlechterverhältnis geschieden wird, geknüpft. Ich weiß nicht, ob darauf jetzt jemand eine Antwort findet oder ob das offen lassen wollen jetzt noch, oder müssen, besser gesagt. Also, ich kann es nochmal, also bei These 7, 32, heißt es dann ja, die Kritik der politischen und der libidösen Ökonomie müssen zwei Seiten derselben politischen Aufklärungsbewegung sein. Also wo dann auch die Kritik des Geschlechterverhältnisses nicht nochmal explizit genannt wird, aber es gibt eine andere Stelle in dem Papier, wo dann die beiden dann zurück genannt werden. Das ist mir aufgefallen und da habe ich mich eben gefragt, ob und wie ihr das begrifflich auseinanderhaltet oder. Ich habe jetzt gesagt, es geht halt nicht ineinander auf. Also Geschlechterverhältnis ist halt, also geht ja nicht nur auf in diese Organisation der Triebe, sondern kann man ja auch irgendwie ganz erstmal so ganz abgetrennt irgendwie nur ökonomisch oder so analysieren. Und die, also die, ich denke jetzt mal, eine Kritik der libidinösen Ökonomie wäre ja nicht nur die Kritik des Geschlechterverhältnisses, sondern also man könnte dann ja noch weitergehen, wie das wiederum mit Ideologie zusammenhängt und irgendwie. Zum Beispiel, was weiß ich, Antisemitismus oder so, da auch mit der Kritik der libidinösen Ökonomie darf oder so. Also ich würde sagen, es sind so Verschränkungen der Begriffe, die voneinander nicht aufgehen. Ben, wolltest du jetzt eigentlich noch eine Erklärung des polymorphen Verses? Nee, achso, okay. Na, Achso, das doch, das auch den Begriff nochmal so ein bisschen zu lernen. Ja, oder? Ja, aber überhaupt so allgemein nur so überlegen, ob man, wie man halt stilistisch irgendwie dieses ganze Ding aufzieht und womöglich überarbeitet. Ob man Begriffe, die halt, die halt voraussetzungsreich sind und komplex und missverständlich, ob man die versucht zu vermeiden oder ob man, ob man sagt, es kann auch mal so stehen bleiben, die Leute können auch mal sich damit beschäftigen und halt anfangen zu googeln oder zu lesen oder so, wenn sie was nicht verstehen. Aber bei dem Begriff, das versteht doch jeder, oder? Also ich verstehe es nicht, ich würde gerne mal eine Erklärung dazu hören. Ja. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass das vorausgesetzt wird und ich jetzt hier irgendwie sagen muss, oh, ich bin leider zu doof dafür. Nee, muss man nicht. Also, ja, ich würde es gerne mal hören. Naja, ich vermute, du verstehst sie nur deswegen nicht, weil du erwartest, da steckt mehr dahinter, als im Wunsch drinsteckt. Ich glaube, es heißt einfach nur pervers nach außen. Ja. Nur vierdeutig. Ich meine, ich war nicht arrogant oder so, sondern ich glaube, in dem Begriff steckt nicht mehr, als drinsteht. Ja. dahinter offenbart sich nichts. Naja, also man könnte ja schon sagen, dass also von Freud halt diese Auflösung, diese Theorie halt des der genitalen Organisation halt des Geschlechts gemeint ist, also der Säugling halt als ein polymorph diverses Triebwesen, das eben noch nicht sozusagen diese Konzentration halt des Luststrebens halt in den Genitalien eben hat, sondern mit seinem ganzen Körper im Prinzip ja, der ganze Körper lustvoll besetzt ist, könnte man vielleicht sagen. Also das heißt, genau, dass alle Körperstellen sehr reizvoll sind und es einfach noch nicht diese sehr straight im zweigeschlechtliche Aufteilung. Obwohl dann halt wirklich jetzt immer die Frage ist, wie jetzt, also diese Begriff des Polymorph pervers, wenn man das halt so, wenn das halt so dieses, also das halt so, dass es halt so diese partiale, also die partiellen Kriege gibt, also so alles noch so als so Lust empfunden wird oder an verschiedenen Körperstellen und halt so nicht dieses fokussierte oder so zentralisierte auf das Genitale, dann wäre also dann wäre ja nochmal die Frage, also wie das halt genau jetzt dann trotzdem als das Freigelegte, als was gesellschaftlich hervorgebracht ist. Oder? Also mal bezogen auf den Säugling ist er da jetzt noch nicht so groß ja, irgendwie so vaniert ist, oder der weiß nicht, ob dem jetzt so viel möglich ist. Also es sei ja dann eigentlich schon nochmal irgendwas anderes geben, was irgendwie noch möglich ist, als jetzt das, was der Leute macht. Also schon irgendwie auch mit einem anderen Bewusstsein. Oder also dann wäre ja schon mal meine Frage, dass das mit der Gesellschaft zusammenhängt, was die halt hervorbringen. Ja, also ich habe das auch, also meine erste Assoziation, als ich das gelesen habe mit Polymorph pervers, war auch erstmal so in so eine regressive Vorstellung, weil jetzt wirklich so von Freud her, dass eben mit einer sehr frühen, infantilen Entwicklungsstufe zusammengebracht wird und oder damit verbunden ist. Und das gerade weil das hier dann nicht weiter aus, also da dann schon auf dann auf dem gesellschaftlich, also schon wieder in Zusammenhang mit Gesellschaft gesetzt wird, aber das, ja, finde ich jetzt nicht so überraschend, dass dann da jetzt auch so diese Diskussion daraus entstanden ist mit, ja, mit der Problematik von irgendwas Ursprünglichen oder das Nahtkultur, das so einfach so aufzuheben, weil ja, also diese Infantilität damit für mich zumindest sehr, sehr stark verbunden ist. Aber wärst du dann dafür, den Begriff zu ersetzen? Oder, also findest du ihn sozusagen, weil du meintest, am Anfang war diese Assoziation ganz stark. Ist der Begriff auch noch irgendwas, was du gut findest, oder wärst du dafür, den Besseren zu finden? Ich würde es erstmal als Problem festhalten. Ja, okay. Wollen wir dann vielleicht ein bisschen weiter einspielen? Müssen uns vielleicht bloß verständigen, bei welchem? Es gab jetzt zum Beispiel das EPA noch den Punkt des Kolonialsystems und des Nord-Süd-Verhältnisses. Oder von Chabon gab es noch mehrere Punkte. Aber da hat es vielleicht auch schon den Ökonomie aufgenommen. Es gab noch den Punkt eben des Gesellschaftsbegriffs im Koalitionspapier und den Proletariatsbegriff, sowie eben Antisemitismus, Antisemitismus und Sprache. Das Papier. Und noch den Vorrang der Theorie, könnte man vielleicht zusammenfassen. Und Hannes hat jetzt gerade noch den Arbeitsbegriff aufgeworfen als Problem. Naja, bevor wir jetzt abstimmen, ich könnte mal vielleicht erstmal Eva, also weil es ist schon ein Punkt mit Jerome und ein auf den Hannes und kannst du einfach deinen nochmal ausführen? Ja, ich glaube, das war auch, weil im Plenum das dann nicht auch schon mal gefallen ist, dass da vielleicht noch eine gewisse Leerstelle ist im Papier. Und dann habe ich es auch daraufhin, glaube ich, nochmal gelesen. Und jetzt an verschiedenen Stellen, also insgesamt ist mir aufgefallen, weil mir scheint es so, als ob es so eine Schwerpunktsetzung gibt, einmal auf der politischen Ökonomie und einmal auf dem Geschlechterverhältnis, auch anteilig vom Text her einfach. Das, und es wird ja auch dargestellt, wie das verschränkt ist, und es gibt ja auch den Anspruch, das System insgesamt zu untersuchen, auch in der ganzen geschichtlichen Entwicklung. Und ich finde aber, dass bei den Begriffen wie Kapitalismus oder auch bürgerlicher Gesellschaft oder an verschiedenen Stellen das nicht ausreichend analysiert werden kann, ohne auch das Verhältnis oder geschichtlich dann Kolonialismus und auch bis in die heutige Zeit sowas wie Neo-Imperialismus mitzudenken. Und also ich weiß nicht, da gibt es verschiedene Stellen, also ich habe das, es geht zum Beispiel einmal, da geht es um Differenzfeminismus und da wird gesprochen von Klassengegensätzen und anderen Trennungen. Ich mir, glaube ich, wünschen würde, dass wenn es dann darum geht, das ist ja eine Riesenfrage in der feministischen Debatte, wie man, also ob es eine einheitliche Bewegung da überhaupt geben kann oder was man da noch differenzieren muss und so weiter. Finde ich, das sollte näher ausgeführt werden, da auch an anderen Stellen. Das geht auch, dass ich irgendwie um den spanischen Bürgerkrieg und da könnte man ja auch nennen, dass da ganz viele, soweit ich weiß, auch auf Seiten Frankos dann, also marokkanische Soldaten aus dem damals noch spanischen Marokko mitgekämpft haben, auf Seiten Faschisten und so weiter. Also es sind ganz viele Beispiele. Ich finde einfach, das fehlt irgendwie. Und ich frage mich, ob man das generell nicht nochmal auch als eine Art These das irgendwie reinnehmen müsste, oder zumindest an verschiedenen Stellen nochmal erwähnen. Ich weiß nicht, wie das aussehen kann. Es ist ja auch nicht gar nicht drin, es geht ja auch um Arbeiterinnen in Sweatshops oder so. Also es gibt ja schon diese Ansätze, aber ich finde das, glaube ich, als verstreut mal hier und da noch so im, nach dem Komma eingeknopft irgendwie zu wenig, weil ja, da für mich dann der Anspruch an ja, irgendwie global umfassenden Analyse nicht, dem nicht gerecht wird. Ich weiß nicht, ob es da Diskussionen auch schon gab, weil du hast ja auch schon gesagt, dass dir das irgendwie fehlt, wie das besprochen wurde bisher. Da war ich jetzt ja nicht dabei, Diskussionen zu sagen. Andy? Ich habe nur eine Verständnisfrage, was meinst du damit, also ich kenne den Begriff gar nicht, was meinst du mit Neo-Imperialismus? Naja, also wenn so, ich würde jetzt zum Beispiel eher sowas wie, also koloniales Projekt oder so, dann eben wirklich unter, was weiß ich, Ende 19. Jahrhundert auch schon viel früher fassen, aber wenn wir das jetzt zusammennehmen mit der Entwicklung des Kapitalismus oder der bürgerlichen Gesellschaft, das ist ja schon dann, in diese Zeitspanne würde ich das dann mehr oder weniger verorten und Neo-Imperialismus könnte man würde ich schon so betrachten als ein ökonomisches Verhältnis, was sich eben also bis heute noch fortsetzt. Also da ist ja dann auch zu unterscheiden, wenn ich mir jetzt anschaue, beispielsweise konnte, also es gibt ja die Frage, konnte der Kapitalismus überhaupt entstehen ohne diese Ausbeutung? Also war die Sklaverei und all das eine notwendige Voraussetzung? Das ist ja nochmal eine andere Frage als die, was heute passiert in einem Nord-Süd-Verhältnis. Also ist ja auch ein sehr schwieriger Begriff, aber ich glaube, da gibt es immer verschiedene Aspekte. Und um das jetzt so als ein großes Gesamtding zu sehen, ist ja dann auch nicht, also wie bei allen Herrschafts- und Machtverhältnissen nicht ausreichend. Das würde ich jetzt, ja. Aber auch eher so spontan gefühlt. Ja, nicht so nicht. Also, ich kann dazu auch sagen, also also das, worüber wir bisher so eigentlich intensiv diskutiert haben, ist sozusagen sind ungefähr die Gegenstände, die dann auch da einen Eingang gefunden haben oder so, weil nämlich, also quasi das jetzt nicht voneinander zu trennen ist, also, so, also der Selbstverständigungs- oder Konsolidierungsprozess sozusagen von der Gruppe, bei dem da halt lange beteiligt waren, wurde halt anhand der gleichen Diskussionsgrundlage geführt, sozusagen wie das, was sie dann halt veröffentlicht haben. Also das ist halt immer so beides. Sie streiten halt darüber und dann aber halt auch irgendeine Formulierung finden, die dann halt auch veröffentlicht wird. Und dann also hat man halt quasi verschiedene so Zyklen von Überarbeitungen und am Anfang hatte das halt ungefähr nur so eine Seite oder so und da war halt ganz fast gar nichts drin. Und dann ist halt immer so, ja okay, das fehlt noch und so. Und also viele Passagen halt so zu vielen Sachen. Also auch so Staat und so sind halt erst ziemlich spät dann dazu gekommen. Und wir haben das halt eigentlich, also einfach sozusagen, hätten wir jetzt die Eröffnung für ein halbes Jahr später angesetzt, also hätten wir wahrscheinlich halt noch ein weiteres Problem oder so besprochen oder so. Dann wäre es ein anderer Text geworden. Aber wir hatten uns dann halt auch überlegt, einfach in diese kurze Präambel oder diese Vorbemerkung, also halt die Punkte auch aufzuzählen, wo wir halt selber wissen, dass die nicht genug Raum haben. Und da war das eigentlich auch, glaube ich, so der zentrale Punkt, also so, ja, Rassismus oder dann eben auch sozusagen die politökonomische Dimension davon vielleicht oder so. Also und hat dann eben Dirk auch nochmal gefragt auf diese ja, quasi Probleme der Weltökonomie und so hingewiesen. Und also da gab es dann auch so Diskussionen um Formulierungen, also gerade mit diesem, das Proletariat ist weiblich oder so, also das, also da, also ob das halt stimmt und dann ging es so hin und her sozusagen, ist das noch korrekt. Und also da haben wir halt gemerkt, dass man da halt eigentlich um wirklich so einen halbwegs, wenn auch noch ziemlich abstrakten Überblick zu geben oder so über diese ganzen Probleme dann halt von so weltgesellschaftlichen Zusammensetzung oder so auch von so Kapital und was dafür Ausbeutungsmechanismen noch greifen und so, die vielleicht neoperialistisch zu nennen oder so. Also, dass wir darüber halt noch nicht genug gesagt haben. Genau. Und es wäre halt wahrscheinlich so ein, also wenn wir halt das weiterschreiben oder so, dann wäre das wahrscheinlich ein Komplex, der nochmal ganz neu halt verarbeitet werden müsste. Und ich denke halt eine Sache, also wir haben halt versucht, sozusagen die Sachen nicht so aufzuzählen oder so, wie das halt oft so geschieht, dass man halt so sagt, wir sind halt gegen Kapitalismus, Sexismus, Antisemitismus, Rassismus und so, sondern wollte man halt schon auch irgendwie zeigen, wie die Sachen sich so ineinander quasi spielen, miteinander so verwachsen sind. Und das wäre jetzt halt irgendwie, sie hätten jetzt da gerade echt nicht mehr leisten können, als halt immer noch dahinter zu schreiben, ja, und Rassismus oder so. Ja. Nee, also die ist dann auch, ich glaube, ich dir zustimmen, dass es dann wirklich mal das extra, also gesondert aufzunehmen, als das eben nochmal in so einem Koffer mit aufzuzählen. Also, weil es ja auch sonst ganz, finde ich, ganz gut gelungen ist, eben dieses ineinander übergreifen, der verschiedenen Komplexe darzustellen. Also, bestünde denn grundsätzlich die Möglichkeit, also ich weiß, dass es noch nicht so ganz klar ist, aber jetzt findet ja die Diskussion statt und wenn man jetzt eben feststellt, dass es noch was irgendwie es fehlt, wie würde dann damit umgegangen? Also naja, ich denke so, wie wir bisher halt auch umgegangen sind halt, also dass halt ja, die Leute, die dann halt mitmachen und mit Dingen sind halt ja, das halt festhalten und dann sich halt Leute, einzelne Leute finden, die halt was schreiben, was halt ein Vorschlag ist und dann, also haben wir uns halt einfach also getroffen mit allen, die halt Zeit hatten und das halt quasi Satz für Satz so durchdiskutiert, bis es halt fertig war und genau, also quasi wenn halt in diesem Plenum der Leute, die halt mitmachen, das Bedürfnis aufkommt zu sagen, ja, das muss was geändert werden, und ja, das ist halt eigentlich der erste Schritt, also dass halt dann irgendwie was geschrieben wird und also genau, das abläuft. Wir haben halt neben den normalen Plenars dann nur ein Treffen gemacht, wo nur das Selbstverständnis diskutiert wird. Und so müsste man dann damit halt auch verfahren, also man muss dann extra, wahrscheinlich extra Treffen einrichten oder so, weil es auch ewig dauert. Also, ja. Das ist halt auch ziemlich cool, also wenn man dann auch so ziemlich checkt halt, also was ist halt auch irgendwie. Ja, also Widersprüche sind halt Streitthemen und was halt auch so, also was halt auch da Sachen verstehen oder so, also weil wenn man halt dann wirklich die Formulierung sucht, also dann gibt es halt so Nuancen und dann merkt man das halt erst, quasi nicht, was man das halt nicht findet. Also es war eigentlich halt sozusagen wirklich auch so ein ziemlich guter Prozess überhaupt, also quasi um über dieses Ding hinauszukommen, also hey, ich bin dagegen, du bist dagegen, alles cool oder so, also halt, sondern so ein bisschen, dass man halt genau sagt, was man da eigentlich meint, halt, quasi, ja. Und was halt dann auch nicht oder so. Und also eigentlich, also ja, kann man es halt dann nur, wenn man wirklich über Sätze redet und also über Absätze redet und über konkrete Aussagen redet oder so halt und die halt jetzt da so dann halt hinausgehen über so, das ist wichtig oder oder so. Ja, und so die andere Variante ist natürlich, also jetzt dazu, also wenn wirklich halt das so erstmal noch gerade so fehlt, dann wäre es halt, also es natürlich naheliegend, dann erstmal irgendwas dazu zu schreiben. Die andere Variante wäre natürlich halt erst, also dann noch bei anderen Fragen irgendwie erstmal was dazu zu machen, also so Veranstaltungen oder sowas dazu zu machen, irgendwie zu arbeiten. Also dann halt zum Beispiel eine Diskussion halt über diesen Zusammenhang von Wohnarbeit und Subsistenzwirtschaft und so vor allem, ja, also vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, also waren dann aber auch so, okay, irgendwie wissen die meisten irgendwie jetzt gar nicht so viel darüber und also ein, zwei Leute sind mehr oder ein bisschen oder so und dann halt schon auch, also dann ja, um ja das Ziel dann sich was anzueignen und das dann halt sozusagen zu ergänzen. Ja. Aber natürlich, wenn man dann so die Lücken sind, dann kann man natürlich auch erstmal so von dem Fern und ein bisschen nach. Ja. Das ist natürlich eigentlich sehr dankbar, halt einfach sowas, also quasi was eine Kritik zu formulieren halt. Schriftlich war es natürlich, also sozusagen dann halt eine Basiszeit, also für so eine Umarbeitung. Also kann man auch. Weiß nicht, wir können noch, also wir können jetzt nochmal so zum Gesellschaftsbuch überleiten, weil der, das hängt da, also oder das ist ja da so ein bisschen dran. Vielleicht ist es, kannst du nochmal sagen, was du da noch? Oder wenn das Hi. Ja, also ich habe mich, also jetzt gerade so der Opener, also so die erste Seite, fand ich, hat für mich erstmal so ein antiquiertes gewirkt. Also gerade, weil dann auch erstmal heißt, ja, die bürgerliche Gesellschaft, und ich mich gefragt habe, ja, okay, Was soll das eigentlich sein? Also, weil ja da jetzt auch ja, schon auch so andere Begriffe kursieren, die, denke ich, jetzt auch keine zufriedenstellende Lösung dieses Problems darstellen, wenn es dann eben heißt, post- oder spätbürgerlich, also aber trotzdem die auf ein Problem reagieren, was dann ja auch noch deutlicher wird, wenn davon die Rede ist, ja, in der bürgerlichen Gesellschaft stehen sich Proletariat und Bourgeoisie gegenüber und ich mich dann auch gefragt habe, okay, wer sollte diese Bourgeoisie sein? Also eben gerade nach den gesellschaftlichen Umwälzungen so Anfang des 20. Jahrhunderts, der Einzelunternehmer verschwindet, die Aufteilung und, in Rentiers und Manager und also die ganzen Sachen, die sicherlich auch wisst oder auch gedacht habt in eurer Begriffswahl, die aber, denke ich, halt schon auf so eine gesellschaftliche Veränderungen besorgt haben, von der ich denke, dass die nicht, also wo es dann für mich dann so liest, wenn dann hier, das so steht, so diese eindeutige Zweiteilung, dass das dann für mich dann auch eher so ein bisschen, also womit es dann auch gleich dann zu diesem Proletariatsbegriff dann auch übergeht, eher so wishful thinking ist, als dass es so den gesellschaftlichen Verhältnissen entsprechen würde. Und dann auch noch zum Gesellschaftsbegriff, was auch dann auch damit verknüpft ist, zum Beispiel mit der Frage nach dem Patriarchat. Und was, denke ich, auch eher jetzt ein Forschungsprojekt wäre für das Projekt auch so das Verhältnis von Gesellschaftlichkeiten und Gemeinschaften. Und ja, also wie halt die Gesellschaft sich durch Gemeinschaftsformen hindurch am Leben erhält. Also, dass das, finde ich, ja, glaube ich, notwendig wäre, um auch den Gesellschaftsbegriff zu präzisieren und für viele Fragen, die hier auch angeschnitten werden. Was du mit Gemeinschaft meinst? Naja, jetzt sehr, sehr grob gefasst, Gesellschaft als eine vermittelte Form, also durch den Warentausch vermittelte Form von ja, Organisation menschlichen Lebens und eine Reproduktion auch der Menschheit und Gemeinschaft demgegenüber, also ehemals dann so die ausschließlichen Formen, wo es eben halt unmittelbare zwischen menschlichen Beziehungen in Familien, Bluts oder sonstigen Verbänden gegeben hat und irgendwie ja, Vergesellschaftung ja eigentlich bedeutet, dass so diese Gemeinschaften aufgelöst werden, aber gleichzeitig gesellschaftliche Reproduktion ja ohne irgendwelche gemeinschaftlichen Formen von sozialem Leben nicht möglich sind und wie die zueinander im Verhältnis stehen und inwieweit sich nicht auch gerade eben patriarchale Strukturen in diesen Gemeinschaften fortleben und fortsetzen. Ich habe auch noch eine Nachfrage, was du gerade gesagt hast. Also nämlich, warum ist das quasi wishful thinking von der also allgemeinen Proletarisierung der ganzen Welt auszugehen, also die ja halt de facto statt hat. Also es gibt ja einfach heute immer mehr, also es gab ja noch nie so ein großes Weltproletariat wie heute. Also warum verstehst du das wishful thinking? Also die Proletarisierung, die ist leider kein wishful thinking, sondern die ist halt der gegenwärtige Albtraum. Dagegen finde ich, aber sie stehen sich nicht gegenüber. Also ich finde in diesem Stehen einander, also korrigiert mich, wenn sie nicht gegenüberstehen, das finde ich so drin enthalten von so einer eindeutigen Frontbildung, die so ja nicht gegeben ist. Das ist ja dann auch ein Problem. Wiederum. Die Frontstellung ist halt schon gegeben, aber das Bewusstsein darüber vielleicht nicht. Meinst du das? Oder? Ja, aber um sich einander gegenüberzustehen, muss schon ein Bewusstsein existieren, finde ich. Du findest die Formulierung schlecht getroffen? Oder würdest du sagen, dass sozusagen diese Trennung von Privateigentum und doppelfreier Lohnarbeit oder so nicht gut? Oder nicht? Nee, da besteht kein Zweifel. Ja. Also für mich nicht. Aber was halt daraus folgt und da finde ich so zwei Zweifel an. Ich würde nur eine Frage verstärken, die jetzt schon von Jerome aufgeworfen wurde. Wer ist die Bourgeoisie? Weil ich fürchte, dass in dieser ganzen postmodernen Rede von Marx etc. so weit was dran ist, als dass die wirklich etwas verschwunden ist und sich dadurch eine Gesellschaft gebildet hat, wo sozusagen die Aktionäre etc. das Kapital innehaben, also sich eigentlich selber gegenüberstehen. Ja, also ich fürchte, die Bourgeoisie gibt es nicht mehr in dem Maße wie zu Marx sein. Und deswegen ist der Gegner nicht mehr so leicht auszumachen, der zu enteignen wäre. Ja, zum Proletariatsbegriff. Also ich denke, dass man schon noch von einem Kapital und einem Proletariat reden kann, die sich auch immer noch gegenüberstehen. Nur eben, glaube ich, fasse ich das so auf, dass der Proletariatsbegriff, beziehungsweise nicht nur der Begriff, sondern auch das, was dahinter steht, also das Proletariat, sich einfach ob es so einfach ist, weiß ich nicht, dass sich es einfach verändert hat. Schaut man das Proletariat zu Zeiten von Marx an, wo eben so die Formulierungen getroffen wurden, ja, Industrialisierung und so, ne? Handelt es sich ja um eine breite Masse, die mehr oder weniger entrechtet unter der Bourgeoisie dastand. Wenn man sich das heute anschaut, ist Proletariat, so gesehen, sind es einzelne freigesetzte Individuen, die auf dem Arbeitsmarkt auch untereinander in Konkurrenz stehen. Vielleicht meinst du das mit der, dass man es nicht mehr so gesehen direkt entgegensetzen kann, aber ich finde dann trotzdem, auch wenn das Proletariat durch die Liberalisierung untereinander freigesetzt wurde und sich auch entgegensteht, steht sie trotzdem immer noch dem Kapital entgegen. Meine Auffassung. Ja, ich, also ich ziehe erstmal zurück, ich warte mal, was das Publikum. Nein, okay, vielleicht auch nochmal. Also, jetzt doch, bevor der Punkt untergeht, ich hatte auch den Eindruck, es geht eher um die Frage, wo ist die Bourgeoisie geblieben? Weil ich auch sagen würde, das Proletariat, gerade wenn man die westliche Hemisphäre verlässt und nach Asien oder nach Afrika geht, dass es da eine ganz noch viel archetypischere Ausformung des Proletariats gibt. Aber die Frage, was mit der Bourgeoisie passiert ist und wie sich dann sozusagen diese bipolare Gegenüberstellung einfach oder eigentlich noch aufrechterhalten lässt, das das ist noch gar nicht so klar eigentlich, was also sozusagen das Problem daran ist. Meint ihr sozusagen, dass sich halt der soziologische quasi Phänotyp des Bourgeois, dass der verschwunden ist, oder dass eben die bürgerliche Subjektivität verschwunden ist oder die entsprechenden Stilmerkmale oder so, oder meint ihr irgendwie, also weil es gibt ja nach wie vor sozusagen Leute, die halt das Mehrprodukt sich aneignen und damit auch eine bürgerliche Klasse, oder? Ja, aber es verschwimmt auf jeden Fall. Also insofern ist schon irgendwie als Arbeiterkind einen Bausparvertrag hast und der investiert wird in, ja, in irgendwelche Fonds oder so weiter. Also es verschwimmt, würde ich sagen, ganz stark. Gleichzeitig hast du nicht mehr die Klasse von Besitzenden, sondern wiederum also da verschwimmen irgendwie die Kompetenzen zu, ich habe direkten Zugriff auf die Produktionsmittel und mein Job ist es, die bestmöglich zu verwalten. Also zum Beispiel im Sinne des Bausparvertrags des Arbeiterkindes. Also man kann es zumindest nicht mehr so personell gegenüberstellen, sondern muss sehen, dass der Widerspruch so ganz verschiedene Formen annimmt. Aber das ist doch ein Unterschied, ob man... ob man die verwaltet oder ob das dann Eigentum ist. Und, also ich glaube, ich würde auch sagen, dass man wahrscheinlich, wenn man das jetzt nochmal sich überlegt, was es eigentlich bedeutet, so verschiedene Ebenen der Begriffe auseinanderhalten muss. Also weil ich glaube, als erstes mal gibt es halt also auf Grundlage dieses Produktionsverhältnisses halt auf Privateigentum und beruht, das heißt halt also, dass fremde Arbeitskraft angeeignet wird und dass deshalb halt diese Trennung gibt von Lohnarbeit und Kapital, dass die eben bestimmte Erscheinungsformen halt in der Geschichte, also oder dass es halt diese Erscheinungsformen gibt an Personengruppen gebunden. Also das ist hier jetzt, glaube ich, ein paar Mal ja schon auch aufgetaucht. Und ich glaube aber als allererstes Mal ist sozusagen diese Ebene zu unterscheiden, würde ich sagen, zwischen dem, okay, wie ist halt diese Struktur, diese Gesellschaft und diese Produktionsverhältnisse und ist die immer noch so, auf Basis der Trennung und dann und wie hängt die eben wiederum zusammen mit dieser Erscheinungsform? Also, genau. Und ich glaube, da kommt dann eben diese Frage, vielleicht meinst du mit dem soziologischen, also wie zeigt sich das eben dann als soziologische, in soziologischen Form? Also, wie kann man die damit analysieren? Und dann würde ich eigentlich auch sagen, ich weiß nicht genau, aber mit diesen Aktiengesellschaften oder so, man kann ja schon irgendwie eine kleine Aktie haben, aber. Trotzdem ist es doch so, also bei den meisten Konzernen ja ganz praktisch immer noch so, dass es dass bestimmten Eigentümern einfach immer noch die Mehrheit an der Aktien gehört. So. Und jetzt ist die Frage, ob du halt leben kannst davon oder nicht. Ja, so. Also wenn du halt nach wie vor deine Arbeitskraft verkaufen kannst, kannst du entweder lebst auf das Kapital eingreifen oder sozusagen gehst halt Lohnarbeiten oder du machst halt beides so ein bisschen, aber solange du halt eine 40-Stunden-Woche hast und dann halt auch noch drei Aktien, sehe ich halt quasi nicht, warum du nicht mehr, also sozusagen, in einer proletarischen Existenzlage bist. Na, die Frage wäre ja so, die aufgeworfen wurde, ob es sozusagen ob es eine Gruppe von Personen gibt, die davon leben können, dass sie nicht, also leben können, ohne dass sie nur arbeiten. Und das war ja eigentlich dann diese Frage, ob es diese Bourgeoisie gibt oder so. Und genau, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es die wahrscheinlich oder so gibt, oder? Das ist völlig klar. Also, Hannes wollte vielleicht noch einmal, ja. Oder noch Ich war auch auf der Schiene. Aber ich wollte sowas eh nicht sagen. Also, weil jetzt das Beispiel mit dem Bausparvertrag, also, das ist, glaube ich, nicht so das Kapital eingetrunken, worum es sich handelt. Also das ist also auch so auch nur so ein Krümel irgendwie vom Ganzen. Und also großen das, da ist man halt nicht irgendwie Eigentümer von großem Kapital. Also es läuft nicht. Also da gibt es schon noch, also ich glaube, es ja, gibt halt nicht dran. Aber das wird schon. Im dritten Band von Marx greift Marx ja dritten Band von Kapital greift Marx ja das Problem der Aktiengesellschaften auf und sieht da halt ein neues Phänomen entstehen, dass halt immer mehr Leute Aktien haben. Und der geht sogar davon aus, dass das der Übergang zum Kommunismus sein könnte. Und spätestens das sollte ein Zeichen sein, dass sich da irgendwas verändert hat. Ja. Und die Aktien, also ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht so sehr aus, aber da es, glaube ich, eigentlich so geht, rede ich mir jetzt mal frei. Ich habe auch das Gefühl, dass die Aktien, also man, also ich glaube, ich besitze selber keine Aktien, aber es funktioniert auch so, dass man Aktien besitzt und dann gibt es Aktionärsversammlungen, die durchaus entscheiden können, wie Produktionsmittel gekauft werden oder in welchen Märkten investiert wird. Und also ich weiß, dass meine Eltern, die beides Proletarier sind, beide Aktien besitzen. Beide Elternteile. Das befreit sich von nichts, richtig. Was ich nur meine ist, dass offensichtlich relativ viele Aktienbesitzer heute keine Kapitalisten sind. Und die Frage ist, wenn man sich zum Beispiel die 10 reichsten Personen der Welt nimmt, inwiefern sind das jetzt Aktienbesitzer, inwiefern sind das wirklich Kapitalbesitzer oder inwiefern sind das eigentlich Manager, die viel durch ihr Unternehmen verdient haben? Solche Dinge weiß ich jetzt nicht, das wäre aber zu fragen. Und ich finde, wenn ihr darauf plädiert, die Ebenen auseinanderzuhalten, ist es eigenartig, dass in eurem Papier es schafft, die Ebenen in zwei Begriffen, die sich gegenüberstehen, zusammenzuziehen. Und ich würde auch sagen, dass es noch ein Proletariat gibt, dafür sprechen jetzt relativ viele Argumente. Aber mit der Bourgeoisie, fand ich, habt ihr noch keine guten Argumente gebracht. Ich würde noch mal vermuten zu der Frage mit den Aktien und den Entscheidungen, dass halt Leute dann wie deine Eltern oder meine Eltern die Aktien haben, nicht die sind, die darüber entscheiden, sondern die, also das stimmt, die Aktionäre entscheiden, aber das sind tendenziell ja auch die, die an verschiedenen Unternehmen halt große Anteile von Aktien haben und damit entscheiden. Und das sind ja schon die Leute, die halt von dem Kapital leben, würde ich vermuten. Also so stelle ich es mir vor, ich habe da auch keine Ahnung. Felix hat sich gemeldet, dann Jan und Andi. Der Reihenfolge. Also erst. Oder? Du wolltest auch direkt noch eingehen. Ja, wahrscheinlich kann man lange darüber diskutieren. Also ich glaube, ich finde es auch relativ wichtig, so ein bisschen kritisch mit diesem Bourgeoisie-Begriff umzugehen. Also was diese Aktienanteile angeht, also da, ich glaube, da gibt es so ziemlich viele Formen und da gibt es, glaube ich, auch genügend soziologischen Kram dazu. Um das so ein bisschen zu belegen, dass sich das stark in die Richtung entwickelt, dass Leute immer mehr Anteil an Unternehmensprofiten irgendwie haben, über, was weiß ich, allein Versicherungen und sowas. Und das Problem, das dadurch entsteht, ist ja nicht nur, also es wäre ja schön, wenn die Leute dadurch auf einmal irgendwie nur mehr Kohle hätten oder sowas, aber man wird natürlich auch abhängig irgendwie von so Verwertungsinteressen irgendwie von Konzernen. Und da überlege ich mir dann zweimal, ob der Staat irgendwie das Unternehmen verstaatlichen soll, wenn da ein bisschen auch vielleicht meine Rente mit dran hängt, die dadurch steigen könnte. Dann glaube ich, dass das nicht unbedingt an, also dass diese Kontrolle über die Produktionsmittel natürlich nicht unbedingt an private Personen gebunden ist, sondern der Staat zum Beispiel das übernehmen kann. Beispielsweise irgendwie Profitinteressen auf internationaler Ebene dann durchzuboxen oder so. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, gerade auch so geschichtlich oder so. Was will ich noch sagen? Genau, naja, und dann gibt es irgendwie noch dieses Beispiel mit diesem Shareholder Socialismus, gerade diese Tendenz dazu entwickelt wird von so ein bisschen Linksliberalen, die dann sagen, na gut, man kann ja einfach alles in Aktienanteile für die Beschäftigten umwandeln und dann haben wir auch den Sozialismus. Also das wäre noch so eine so eine Vorstellung, wie man gerade das dann in so eine falsche Vorstellung von Kommunismus ummünzen könnte, als würde es wirklich nur über diese, also dann könnte man ja sagen, wenn es um die Kontrolle geht, der Produktionsmittel, dann geben wir einfach allen den gleichen Aktienanteil und das wäre natürlich auch Quatsch. Also ich würde sagen, an dieser Frage, wer die Bourgeoisie ist, hängt so ein bisschen die Frage, dass es halt um was anderes geht, was irgendwie einer vernünftigen Einrichtung der Verhältnisse entgegensteht und das ist eben nicht nur das Interesse Einzelner, wenngleich das genauso zu einem bestimmten relativen Anteil ist, aber genauso eine andere Form der Organisation der Produktion. Also ich hätte zwei Punkte. Zum einen zum Thema Aktien. Weiß ich jetzt gar nicht, warum jetzt hier großartig über Aktien diskutiert wird, weil letzten Endes es darum geht, eine konsequente Kapitalismuskritik zu betreiben. Und wenn ich die betreibe, dann erübrigt sich die Frage der Aktien, weil Aktien einfach falsch sind. So, die müssen halt weg. Es ging um die Frage, wer ist die Bourgeoisie? Wie bitte? Es ging um die Frage, wer ist die Bourgeoisie? Ja, genau, okay. Und zum Thema Bourgeoisie. Also, wenn man vielleicht noch versuchen, sag mal, mit der historischen Geschichte nochmal, wenn man jetzt 1789, also die Französische Revolution, heranzieht und sagt, dadurch hat sich ja dann auch der moderne Nationalstaat herausgebildet und da wurde vielleicht tatsächlich, wenn man so will, der Unterschied zwischen Proletariat und der Bourgeoisie verringert oder vielleicht sogar aufgehoben, weil letzten Endes wurde es ja durch diesen Prozess, also durch die Bildung von Nationalstaaten, von Staaten, der Bourgeoisie gegenüberstehende Proletariat und Rechte zusammengefasst, weil auch das Proletariat so gesehen Rechte bekommen hat. Aber das ist ja absolut kein positiv zu bewertender Vorgang, weil durch diese Rechtszuweisung des Proletariats ist ja auch nur die heutige Form der Ausbeutung möglich. Also kann ich es vielleicht doch auch ein bisschen überstreichen, dass der Begriff der Bourgeoisie so vielleicht nicht ganz standhaft ist. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass wir alle da keine Ahnung von haben, aber wenn es darum geht, dass man eine Kritik der Verhältnisse leisten will, die sich aufzieht an den Kritik des oder mit der basalen Erkenntnis, dass halt die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln die vorherrschende Form sind, die es aufzuheben gilt. Aber meinetwegen AGs genau die moderne Form dieser Eigentumsverhältnisse sind, kann man glaube ich nicht einfach sagen, damit beschäftigen wir uns nicht, weil wir schicken das ja einfach alles ab oder so. Ich glaube, man muss sich mit den modernen Formen des Eigentums auseinandersetzen und darf dann halt nicht den aufsetzen. Das ist halt die Frage, weil das ist schon sehr... Die Frage ist ja schon, wo ist die Bourgeoisie? Also sozusagen, ich glaube, das kann sich aber nicht daran aufhängen, jetzt zu identifizieren, ob das jetzt noch in Personalunion mit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder so existiert oder nicht, sondern dass man wirklich schauen müsste, ob die Kapitalverhältnisse sich noch so entlang dieser Linie beschreiben lassen, unabhängig davon, wie das sozusagen individuell personell oder so sich gestaltet. Und zum Beispiel, also ein Beispiel wie irgendwie VW, da ist ja, es geht ja auch immer um diese 51%, die dann bestimmte Leute innehaben. Da können noch so viele sozusagen Proletarier oder so in Aktiengesellschaften Aktien haben, die 51% entscheiden und bestimmte Personen sorgen dafür, nein, eigentlich Organisationen vermittelnder Personen sorgen dafür, dass sie diese 51% behalten. Und soweit ich weiß, ist das zum Beispiel im Falle von VW, ist es das Land Niedersachsen, das Eigentümer von VW ist. Und das würde ich sagen, verkompliziert die Lage aber nochmal. Enorm. Aber nichtsdestotrotz ist ja sozusagen negativ gefasst, dass der gesellschaftliche Mehrwert einfach nicht der gesamten Gesellschaft zur Verfügung steht, ja nach wie vor noch der Fall. Also sozusagen, dass die Proletarisierung sich totalisiert, macht es dann, glaube ich, nicht falsch, dann immer noch von dieser Gegenüberstellung von Proletariat und Bourgeoisie zu sprechen, auch wenn man jetzt Schwierigkeiten hat, in diesem Versteckspiel die Bourgeoisie zu finden. Ja, man kann es ja nur so versuchen, die Produktionsmittel zu vergesellschaften und diejenigen, die Probleme mit haben, die nicht mehr zu genau. Als es darum geht, herauszufinden, wie man jetzt am nächsten Baum aufknüpfen soll. Der ist verkehrt. Naja, vielleicht können wir mit dem praktischen das zum nächsten Punkt übergehen. Also wir können ja auch später auch zurückkommen oder in der Kneipe darüber kratzen. Aber könnt ihr nicht zumindest versuchen, den Begriff sozusagen mal positiv zu machen? Also, weißt du, das ist für mich ein Bursch, dass ich einfach positiv rufe. Da weißt du, das war schon. Also, na, die Leute, die halt von Menschen reden, die haben nicht von der Arbeit. Also, ich habe jetzt leider. Also, wir hatten die gleiche Diskussion auf jeden Fall auch in der. Frage noch. ich habe jetzt nicht genug empirisches Wissen, aber das war halt erstmal so der Stand der Diskussion, also dass es halt das Proletariat gibt, dann, also, ja, das ist halt auch diese von, was auch in Personen sozusagen auch die Einstellung gibt und also die halt nicht mit dem, ja, diesen Anteil an 18 haben. Ja. Aber habt ihr versucht, irgendwie diese Veränderung zu fassen? Ich glaube, das wäre schon, ich finde, das so wäre auch, wäre es mir eigentlich auch ein großes Anliegen. Also das wären es weniger Leute oder ist es tatsächlich was sich so in so, was sich so mehr zerteilt oder so verteilt, so auf mehr Leute und dann ist, also ist, dazu würde ich gerne Veranstaltungen besuchen. Also, das ist eine gute Frage. Ja, nee, also es ist schon. Also, dieses Problem sozusagen von dem, was eigentlich da diesem Proletariat gegenüber steht, also das hatte ich auch immer als. Ja, so eine Frage, was das jetzt eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwer noch besser passen kann. Ich glaube, diese Aktiengesellschaften-Aspekte, die müsste auch halt gerade auch dahingehend berücksichtigt werden, inwieweit eben so diese Form der Teilnahme oder der Teilhabe nicht auch ein wichtiger materieller Aspekt ist dafür, dass ja, es so kein Klassenbewusstsein unter den Proletariern gibt. Also das sollte das Experiment gewagt werden, einfach mal die Produktionsmittel zu vergesellschaften, dass dann auch denken würde, dass dann meine Mutter dann auch als Teilaktienbesitzerin dann sich also befürchte ich dann eher auf die Seite der Verteidiger der Lithium-Sozialverhältnisse stellen würde. Und ja, und dann ist das dann ist das da. Aber hat es jetzt ist der immer sehr bedeckt. Und ja, ja, das vielleicht auch so ein, also das ist ja auch schon sehr, sehr früh diskutiert worden ist. Also Rosa Luxemburg hat dann ja auch eben doch Hegel oder sowas dann auch genau, also weil das glaube schon bei dem vorhanden gewesen ist, so diese Vorstellung, dass durch die Aktion, also dann scheinbar auch dann tatsächlich auch dann sogar was vom Markt fortsetzend auch gedacht hat, dass dadurch dann durch diese vermehrte Teilhabe, dass dadurch dann auch der Sozialismus dann herbeigeführt werden würde und dass das, glaube ich, so ein materieller Grund dieses falschen Bewusstseins ist, der sich lohnen würde, den genauer zu beleuchten. Ja, also Luxemburg zum Beispiel hat das ja so gefasst, es ist halt nicht mehr sozusagen ein Kapital pro einer Person, sondern halt ein Kapital auf viele Personen. Das macht aber noch nicht, also es ändert sozusagen an der Sache nicht so viel. Und da, also das wäre wirklich ein interessanter Ansatzpunkt. Ja, auf wen sich jetzt sozusagen das Kapital verteilt. Also wir machen uns da schlau. Ja, vielleicht müssen wir es halt aber stehen, dass das wir so genau halt auch jetzt nicht sagen können. Dann auch nochmal zu der Frage nach der bürgerlichen Gesellschaft, also das halt dann mit ja so direkt so öffnet mit in der bürgerlichen Gesellschaft, also dass ja, ja, also meine Frage, warum davon aus, also warum ihr damit begonnen habt oder eigentlich auch immer wieder von der bürgerlichen Gesellschaft gesprochen wird, ja, auch da wird das dass das ja jetzt so weltweit ja, also wenn man, ist ja auch so ein Anspruch gibt, Gesellschaft als Weltgesellschaft zu begreifen, dass ich da dann gefragt habe, warum dann, oder ja, das wahrscheinlich halt auch etwas ist, was noch ausgearbeitet werden müsste. Wie halt eben dieses Verhältnis der bürgerlichen Gesellschaft, das ja jetzt so von, was weiß ich, quantitativ gefasst, ja dann doch relativ wenige Staaten so betrifft, im Verhältnis halt zu anderen Formen von Gesellschaftlichkeit steht. Aber auch dem kann man ja mit der Verweltlichung des Kapitals mehr und mehr widersprechen. Also umso mehr Einzug halt das Kapital südlich in der Erde erhält, wo halt, worauf du wahrscheinlich jetzt hinaus willst, umso mehr setzt sich ja dort auch ein Herrschaftsverhältnis durch, was halt die Masse der Gesellschaft dort bestimmt, welches aber halt von einer bürgerlichen Gesellschaft getragen wird. Also deswegen macht es ja sozusagen halt nicht den Begriff der bürgerlichen Klassengesellschaft obsolet, weil der ja gerade halt auch hinaus will. Diese Verwältigung von, also, oder würde ich halt sagen, so eine Verwältigung von Herrschaftsstrukturen halt auch zeigen und so. Und es würde halt auf die südlichen Staaten halt auch zutreffen. Also, Hannes, ich wollte noch auf dich reagieren, aber vielleicht magst du auch erst auf Dirk antworten, dann. Ja? Kann ich dann einen abwaschen? Also, ich stoße die gleiche Kerbe wie mein Vorredner, dass. Also ich würde behaupten, dass der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft sogar wieder wichtiger geworden ist seit 1990. Also der Begriff hatte keine Erklärungskraft für Realsozialismus meines Erachtens. Der Begriff hatte auch keine Erklärungskraft für den NS. Aber was die letzten 20 Jahre sich entwickelt hat, finde ich, also ich würde eher von kapitalistischer Gesellschaft sprechen, aber das sind nochmal so kleinere Wortklaubereien. Also ich finde diesen Begriff sehr gut und ich wüsste jetzt nichts, was dagegen spricht. Also ich finde, das ist keine Wortklauberei. Also dass sich die kapitalistische Produktionsweise weltweit durchsetzt, das ziehe ich überhaupt nicht in Zweifel, aber auch damit auch bürgerliche Formen von Vergesellschaftung notwendig einhergehen, das würde ich eben bezweifeln, was häufig auch gerne behauptet wird. Und ich denke, es gibt auch eine Tendenz in dieser Produktionsweise, die darauf hindenkt, aber gleichzeitig finde ich, hat sich denke ich, also schon auch gezeigt, dass mit einer Durchsetzung des Kapitalismus nicht notwendig bürgerliche Verkehrsformen sich herausbilden, sondern dass es schon auch möglich ist, in ja. Also ich würde behaupten, man kann jetzt zum Beispiel keine Warlordsysteme, keine Clanwirtschaft oder keine Ölrentierstaaten damit erklären. Aber so insgesamt würde ich sagen, ist der Begriff schon relativ prägnant. Also für, auch für Gesellschaften wie Bangladesch oder so. Ja, also. Aber das ist nicht selbst. Also in dem Fall von solchen Warlock-Strukturen und so, diesen Rank-Strukturen, sind das nicht. Also sind die wirklich denkbar sozusagen ohne die vorangegangene also Integration in den Weltmarkt und die kapitalistische, also auch Umwälzung sozusagen dieser Gesellschaften, also es sind ja keine traditionellen Gesellschaften mehr oder so, halt, sondern sind ja halt auch das, proletarisierte halt Kinder und so weiter, die halt, also niemanden haben, der ihnen das gibt und dann werden sie halt quasi Kindersoldaten oder so, also und kommen damit in so neofeudale Gefolgschaftssysteme rein oder so, aber letzten Endes, also was wären die sozusagen, wenn sie nicht darin sind, nicht darin wären, dann wären sie halt verhungernde Proletarier wahrscheinlich, also weil sie wahrscheinlich kein Stück Land haben oder irgendwas, das sie halt in einer Art und Weise bebauen können oder eingebunden sind in irgendwelche Community-Formen, in denen sie halt leben können, ohne halt diese Sachen zu machen. Also, und also mir kommt das so vor, ein bisschen wie halt so eine Kehrseite oder halt so eine Art Symptom von einer halt krisenförmigen und nicht gelingenden oder zu gut gelingenden oder eine Mischung von beiden oder so von diesen Landstrichen des Südens oder so. Also das war halt, meistens sind das ja auch Gesellschaften, in denen so verschiedene Formen. Ich vermute, halt so koexistieren oder so, halt sowohl eben Leute, die halt in Lohnarbeitsverhältnissen dann leben oder in staatlichen Strukturen irgendwie angebunden sind, als auch Leute, die dann halt das nicht schaffen und dann halt in Sektoren tätig sind, in denen dann halt sozusagen sich diese anderen Formen von Ausbeutung und quasi politischer Macht oder so halt dann konsolidieren oder so. Also ich glaube, man kann es gar nicht sozusagen. Also zwei Prinzipien, die nichts miteinander zu tun haben oder Gegensätze einfach nur sind oder so halt behandeln, sondern das ist, also ich kann sagen, sind verschiedene Erscheinungsformen der globalen Kapitalisierung oder so. Und also die nicht sozusagen bürgerlich sind, die Formen, die darin nicht bürgerlich sind, sind halt aber auch gleichzeitig nicht vor- oder unkapitalistisch oder so, sondern eher so failed capitalist-mäßig oder so. Also oder halt ja Formen, die halt stehen also unter dem globalen Diktat oder so des Kapitals, ist halt die Bedingungen oder so. Der Lebensverhältnisse der Leute erstmal diktiert und dann suchen sie halt quasi nach Ausflüchten daraus oder so. Also so irgendwie vielleicht, würde ich sagen. Also Ausflüchte, die selbst nicht mehr bürgerlich sind oder so. Man darf ja auch vielleicht, deswegen hast du gerade gemeint, dass man da jetzt nicht so zwei Gegensätze draus machen darf, aus Lohnarbeit und Subsistenzwirtschaft etc., was auch immer. Ich denke, dass ja auch in der kapitalisierten Welt, mit den kapitalisierten Gesellschaften, in der wir leben, sowohl das eine als auch das andere ja auch durchaus nicht unbedingt als Krise des Kapitalismus gesehen werden darf, weil ja oft solche Sachen ja auch bewusst von Instanzen des kapitalistischen Systems, welche es dann immer sein mögen, genau, das ist dann noch zu klären, das hängt natürlich auch vom konkreten Beispiel ab, dass aber eben sowohl das eine als auch das andere oft vom Kapitalismus, vom kapitalistischen System, von diesen Instanzen eingesetzte Mittel sind, um bestimmte Zwecke zu erfüllen. Ja. Also würde ich da auch nicht unbedingt den Gegensatz sehen, aber auch jetzt nicht sagen, wie du es gemeint hast, wenn ich da richtig verstanden habe, mit diesem Failed-Kapitalismus, weil oft wird einfach irgendwas, einem bestimmten Phänomen, einem bestimmten Gegenstand, so was Krisenhaftes angedichtet oder anideologisiert aber es ist oft einfach, wenn man es ganz genau analysiert, ein sehr bewusstes Werkzeug von kapitalistischen Strukturen. Also da, aber das ist sehr abstrakt gesagt und das muss man dann natürlich von Beispiel zu Beispiel analysieren. Ich würde sagen, wenn Gesellschaften nicht im Begriff der bürgerlichen Gesellschaft aufgehen, dann muss man vorsichtig sein mit dem Begriff. Also nur weil da ein bisschen was bürgerliche Gesellschaft dran ist, heißt nicht, dass es bürgerliche Gesellschaft ist. Und also ich meine, das sind die Barungssysteme und so. Ja, ja, ich meinte ja auch nicht, dass die bürgerlich sind. Ich meinte nur, dass es nicht zwei quasi Prinzipien sind, die halt in der Welt, keine Ahnung, das Racket und halt die bürgerliche Gesellschaft. Oder so. Das hat die dominanten Bedingungen sozusagen der gesellschaftlichen Entwicklung halt in einem Land irgendwie wie Kongo oder so halt schon krass von bürgerlichen Gesellschaften auch gesetzt wurden in den letzten 100 Jahren oder so. Ohne dass die sozusagen dort eine wirklich funktionierende bürgerliche Gesellschaft geschaffen hätten oder so. Selbst das würde ich bestreiten. Also gibt es dort, man muss halt nur an die Geld-Communities denken, halt, die man in solchen Ländern überall gibt. Dann das heißt, man hat diese Koexistenz halt. Ja, es gibt halt ein großes Belangen nach solchen bürgerlichen Lebensformen, die sich halt tatsächlich auch umsetzen. Also, auch wenn sozusagen halt das nicht so eine breite Masse erreicht wie hier oder so, trotzdem ist es halt das Bestreben. Ja, und tatsächlich auch existent. Also so eine Miniaturform. Das habe ich ja auch vorher gesagt, also, dass es ja quasi diese Koexistenz gibt, wo man sich Subsistenz, Warlords, irgendwie informellen Waffen und staatlichen Strukturen und keine Ahnung, auch einen halbwegs funktionierenden Kapital-Akkumulationsprozess oder so und Märkten und so. Ja. Aber gerade aufgrund dieser Koexistenz ist es ja oft, also diese Existenz dieser Koexistenzen heißt ja nicht automatisch jetzt guter Akkumulationsprozess des Kapitals oder schlechter Akkumulationsprozess des Kapitals. Das ist ja auch, je nachdem, kann das Kapital ja auch solche Strukturen in seinen Zwecken für sich nutzen oder halt auch nicht. Aber das so allgemein zu sagen, das glaube ich nicht, dass es gilt. Und dann noch würde ich auch sagen, weil das Beispiel jetzt der so von Warlord-Strukturen oder ähnlichem fiel, muss man auch fragen, was sind denn Voraussetzungen, dass solche Strukturen wie Warlord etc. entstehen? Und das ist letztendlich das, was dahinter steht, ist, dass es sowas wie Privateigentum gibt. Und Privateigentum ist wiederum ein Hervorgehnis aus dem bürgerlichen Staat, aus der bürgerlichen Gesellschaft. Also, so würde ich da auch den Zusammenhang sehen. Ich glaube auch nicht, dass wir uns da so sehr widersprechen. Ich habe auch nicht mehr gute Geldaktivationen oder so. Also, es gibt halt vielleicht sowas. Also, naja, sozusagen so diese Form von Kapitalismus, wie sie halt Marx beschreibt, ein Kapital beruht halt schon darauf, dass halt irgendwie Verträge geschlossen werden, zum Beispiel zwischen Leuten, und dass sich halt eigentlich nichts direkt mit Gewalt so angeeignet wird, außer halt in dieser Prozess der ursprünglichen Akkumulation. Und das natürlich halt auch mit Gewalt wiederum halt Sachen, also quasi die Verfügungsrechte über Eigentum oder so halt garantiert werden, aber die Ausbeutung selbst funktioniert halt nicht über Gewalt, und das ist halt was anderes, wenn halt Warlords irgendwie im Spiel sind und halt einfach keine Ahnung, halt Wunder durch die Gegend ziehen und halt Leute umbringen und so. Und das, also das, insofern ist es, und ich würde halt auch, ja, ich würde auch eine Wertung darin treffen. Also dann halt lieber sozusagen so diese bürgerliche Form der Ausbeutung, aber ich sag nicht, dass die gut ist oder die andere schlecht oder so. Ja, aber es sind ja, die eine bedingt die andere, glaube ich. Ja, ja, ja. Okay. Also von dem her kann, würde ich da nicht sagen, dass lieber das, weil solange es das eine gibt, die bürgerliche Gesellschaft, wird es auch sowas wie Warlord-Strukturen etc. geben. Und deswegen würde ich da gar nicht dem einen das überhaupt irgendein Zugeständnis machen wollen. Ja, du kannst halt sagen, zum Leben hat sterben, und das Leben ist halt besser als zu sterben. Also das ist halt so, das hängt halt zusammen notwendig. Und du kannst halt trotzdem sagen, das eine gefällt mir halt besser. Also es ist weniger scheiße, ja, das gefällt mir nicht besser. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Aber ich bin jetzt sehr vor der Grundstelle. Ich bin jetzt still. Es gab Punkte Antisemitismus, Antizionismus, Hass auf Revolution, was wir jetzt alles zu einem Punkt gefasst haben. Sprache des Koalitionspapiers, den Vorrang der Theorie und den Arbeitsbegriff. Also ich finde auch, gibt es denn irgendwie eine konkret zu diskutierende Frage in Bezug auf das Papier im Zusammenhang mit Antisemitismus? Ja, genau, Chirurgie. Vielleicht könnt ihr so noch einen Satz oder zwei sagen, was euer These oder was? Also eine kurze These, was Korruption anbelangt. Ich glaube, dass für die weltweite Linke Korruption sehr wichtig ist. Als Gegner, also das ist zum Beispiel mit meinen linken brasilianischen Freunden oder so rede, das ist für die ein Hauptthema. Und deswegen glaube ich, dass die Verkürzung, dass Antikorruptionskampf irgendwie antisemitische Volksgemeinschaft ist, halte ich für ziemlich einen Quatsch. Also, wahrscheinlich letztes, ähnlich beantworten wir jetzt auch den Punkt zu Kolonialismus, dass mich verwundert hat, dass ihr euch dann ja schon irgendwie gemacht habt, den Antisemitismus ausführlicher auch zu behandeln und so den Stand der Diskussion zu dokumentieren. Das ist dabei dann verwunderlich, finde, dass dann ja gar nicht dann auf den Antizionismus eingegangen wird, sondern dass dann in so einer kurzen Seitenlandbemerkung dann auch eher so die Eingeweihten, nämlich eben durch die Wahl der Begriffe Anti-Bracket, dann also verständlich ist so, dass das schon auch irgendeine Rolle spielt so für das eigene Verständnis, aber dass es halt nicht explizit wird. Was ich halt vor dem Hintergrund, dass es ja den Anspruch gibt, dass das eine transparente Arbeitsgrundlage darstellen soll, dann auch in dieser Hinsicht auch problematisch finde, dass dann eben es halt so dann eine Schilfe bleibt, wo dann Leute verstehen, ihr Inside-Bracket, die gehören zu einem guten oder zu einem schlechten, also je nachdem, welches Ticket man dann in der Tasche hat. Seite 15 oben, deshalb heißt es, im Dritte ist der islamischen Inside-Bracket nach der Atombombe gegen Israel. Das ist ja schon klar, dass das ist. Nee. Das waren jetzt die beiden Thesen. Vielleicht kann man es jetzt hier sind es halt auch stehen lassen, weil ich glaube, also auf den Antizionismus kann man vielleicht halt dieselbe Antwort geben wie auf den Rassismus, dass er zu kurz gekommen ist, aber keine Entscheidung mehr, das Ergebnis den Antizionismus als Zentrum der Kritik zu stellen, sondern die Entfaltung als Begriff oder der Kritik des Rassismus einfach ist nicht gelungen ist, das hat bisher zu leisten. Aber das hat immer so zugeht, als diese Schiffe eben auftauchen. Und ich würde mal vermuten, dass wir auf deine These auch jetzt überhaupt nichts Sinnvolles entgegnen können. Also als zu sagen, nein, auf die Korruption. Das ist sehr bezogen, ist eben auch die hier in Deutschland vielleicht stattfindenden Auseinandersetzungen, wo diese sozusagen Gutbürgerinnen-Protest gegen gute Politikerin wahrscheinlich schon eher sozusagen diesem antisemitischen Symptom eben gründen, als in anderen Teilen der Welt, wo es ein relevanteres Problem ist. Aber ich befürchte, dass wir das jetzt so sinnvoll gar nicht entscheiden. Wir müssen es jetzt entscheiden. Sind wir schon müde nach der Entscheidung? Theorievorrang. So die Begründung dafür, wie dieses Projekt ja aufgezogen ist, an einer Stelle dann ja doch auch so sehr bündig formuliert ist, nämlich das als so das eklatanteste Problem der Zeit, so die mangelnde theoretische Bildung oder theoretische Verwirrung so angesehen wird. Und ja, ich, als ich das dann gelesen habe, dann dachte ich, ja, das leuchtet jetzt von meinem Hintergrund so als Akademiker so ein, weil die theoretische Verwirrung, die ich dort festgestellt habe, tatsächlich ein enormes, aber ist sonst eigentlich dann trotzdem dann irgendwelche gesellschaftlichen Realität dann häufig auch das, auch wenn wir so das Gefühl haben, dass das eigentlich weniger so ein Problem der Theoriebildung ist. Also dass ich dann, auch wenn heute dann auch schon wieder deutlich geworden ist, dass es schon auch ein Klärungsbedürfnis bestimmter gesellschaftlicher Fragen treffend existiert, dass ich dann doch das Gefühl habe, dass ja, es eigentlich nicht an der Theorie mangelt, sondern ich eher häufig das Gefühl habe, dass ja, aber wie gesagt, auch eine falsche Schein ist, dass alles halt so eine Wiederkehr ist, immer gleich ist und dass ich mich dem dann eigentlich dann schon wieder auch dann also das Gefühl dann auch habe, dass deshalb eigentlich auch schon alles dazu gesagt worden ist und ja, dass man so Irritationen oder Überlegungen, die ich hatte in Bezug auf diese Theorieeinschätzung. Aber ich bin jetzt auch gleich auf Seite 1, da heißt es ja zumindest, dass es um eine theoriepraktische Assoziation in kommunistischer Absicht geht. Und ich glaube, also meine mich zu erinnern, dass auch an verschiedenen anderen Stellen im Papier, also dass so irgendwie solche oder ähnliche Formulierungen sind. Also ich habe das, wo stimmt das an? Ganz am Ende. Also aus der letzten Platz. Okay, ich glaube, den letzten Satz habe ich tatsächlich. Also diskutieren wir das jetzt eigentlich oder nicht? Ja. Also ich weiß nicht, wenn es jetzt in das Papier geht, also ja, ich weiß jetzt nicht, wie das Selbstverständnis insgesamt ist, aber scheint doch auch irgendwie so verknüpft von Seiten im Zentrum zu stehen. Ja, also mir geht es schon auch eben, also weil die dann auch hier wirklich so gravierend ist, diese Formulierung, dass ich ja dann schon auch so dieses Gewicht reigen ist, also ohne... Welche Seite? Letzte Seite. Gegenwärtig gravierend ist die gesellschaftliche Unterentwicklung. Und, also du willst... Kannst du nochmal ganz kurz sagen, was dich daran stört? Dass ich gerade gesellschaftlich, also ja, ich andere gesellschaftliche Unterentwicklung als gravierender empfinde als eben diese theoretische. Das ist die der gesellschaftlichen Praxis. Das hatten sich Hannes, Katharina, Max und Felix. Also ich habe hier vielleicht eine sehr, ich habe wahrscheinlich eine sehr eigene Auffassung hier im Raum in diesem Bereich von Theorie und Praxis. Und zwar glaube ich, es gibt keine Praxis, weil es die Perspektive einer Revolution nicht gibt, weil die Revolution gescheitert ist im 20. Jahrhundert. Wir sind jetzt gerade 30 Leute. Vor 100 Jahren hätte es in Leipzig wahrscheinlich zigtausende Kommunisten gegeben. Das heißt, wir machen ja nicht Theorie, weil wir irgendwie Probleme klären. Die sind nicht alle da. Also, wir sind ja vor allen Dingen deswegen auf Theorie angewiesen, weil es die Möglichkeit in der Praxis gar nicht gibt. Also natürlich gibt es eine Möglichkeit in der reformistischen Praxis, die machen auch alle irgendwie wahrscheinlich, dass irgendwelche Vereine noch nebenbei sind. Aber eine revolutionäre Praxis gibt es ja nicht. Deswegen ist mehr Theorie, was ist ein bisschen alles übrig. Also es ist ja eher eine Ohnmacht. Es geht doch halt auch darum, dass halt also dieses René Duma ziehen. Ja. Als allererstes Mal finde ich eigentlich, dass die Diskussion ja jetzt gerade irgendwie gezeigt hat, dass es eben nicht die Wiederkehr ist oder nicht immer das Gleiche besprochen wird, weil irgendwie gab es ja dann genau diese Diskussion, okay, was ist mit diesen Warlords oder sowas. Also insofern finde ich das völlig unverständlich eigentlich zu sagen, dass wir irgendwie das Gleiche diskutieren wie irgendwie 1840 oder so, was wir damals diskutiert. Nein, aber also das finde ich erstmal nicht so plausibel irgendwie. Oder wenn ich dich damit verstehe. Noch dann hatte ich jetzt gerade nicht. Naja, zu der Unterentwicklung, genau. Da ist mir gerade noch eingefallen, dass man das ja, finde ich, so interpretieren kann, dass es ja bedeutet, dass es eine extreme Entwicklung von Möglichkeitsspielräumen und was weiß ich, was gibt, das aber halt hinter dem Rücken der Leute die ganze Zeit gemacht wird. Und dass es ja darum geht, sozusagen das zu erkennen, was man da eigentlich gerade selber die ganze Zeit tut. Und insofern, das wäre, finde ich, so ein Link zu dem, warum man halt Theorie machen muss. Um das halt erstmal zu verstehen, was man halt die ganze Zeit tut oder was halt die alle da gerade die ganze Zeit machen. Na, der Gedanke, der dahinter steht, ist ja, dass halt diese... dieser Gradienten, ja, genau. Also hatte jetzt gerade diesen Gedanken, dass ja in der kapitalistischen Gesellschaft die ganze Zeit irgendwie so Entwicklungen halt stattfinden, weil halt irgendwie neue Formen, neue Technologien, neue Produktionszweige erschlossen werden oder so und vielleicht auch neue, ein bisschen so auf der Oberfläche, neue Lebensformen und so passieren. Aber dass es darüber, also über diese Praxis, die da die ganze Zeit eigentlich schon passiert, dass es da überhaupt kein Bewusstsein davon gibt. Also weder was man da tut, noch in welchem Zusammenhang das zu diesen anderen Teilkomplexen der Gesellschaft steht oder so. Und das ist sozusagen die erste Bedingung dafür, nicht die erste, aber eine sehr wichtige, die ist, dass dieser ganze Prozess von immer wieder, was Neues entsteht, halt auch das Bewusstsein dafür ist. Also das ist nicht, überhaupt nicht die einzige Bedingung, aber genau. Ja, aber noch eine Sache, und zwar eine Rückfrage, warum, oder sag mal ganz kurz, warum eigentlich du glaubst, dass es keine Möglichkeit zu einer revolutionären Praxis gibt? Würde mich sehr interessieren, also auch so im Maßstab, aber vielleicht später. Ja, vielleicht ist es später. Hat er das auch noch gemeldet? Ich hätte es gesagt, aber, ja, also ich finde halt, also was ist jetzt, also ich war ja vorhin kurz draußen und ich habe, glaube ich, deshalb vielleicht nicht bekommen, was sozusagen für unterentwickelter hältst oder so, als die Theorie oder so, die Praxis. Ja, und deshalb würde ich halt sagen, also es gibt halt sowohl sozusagen halt, also stetig, also ich würde eigentlich sagen, es gibt halt stetig sich entwickelndes zunehmendes Unbehagen oder so und eigentlich eine, also die Gesellschaft, wie sie jetzt hat, steht, glaube ich, verliert tendenziell eher ihre Anhänger in Europa zum Beispiel in den letzten 10 Jahren oder so ziemlich stark. Und ich glaube halt, dass es... Die Gesellschaft verliert Anhänger? Ja, ich glaube, das ist heute sozusagen schon Common Sense, ist zu sagen, der Kapitalismus ist scheiße, der funktioniert nicht so gut und es ist halt alles ungerecht und schaut mal, also was ist das hier eigentlich? Und also sozusagen die Empörung, die es halt gab, in Anbetracht der letzten Krise und so, die war halt krass euphemistisch auch aufgeladen, aber es ist sozusagen einfach heute Common Sense geworden, wieder über den Kapitalismus zu reden und nicht irgendwie über die soziale Marktwirtschaft oder so. Und halt auch zu sagen, ja, da läuft was grundlegend schief und da muss ich was ändern und so. Und also ich glaube halt sozusagen, es entwickelt sich halt schon nämlich ein krasses Unbehagen und also in vielen Ländern entwickelt sich auch also sozusagen die Praxis, auch in Europa, also dass sich halt ja in, es gab ja also diese ganzen krassen Riots und Streikbewegungen und Platzbesetzungen und so halt in vielen Ländern Europas und da entwickelt sich ja auch eine Praxis, aber also ich würde halt sagen, dass diese Sachen halt halt nichts bringen oder so einerseits, wenn sich halt diese Theorie nicht entwickelt, sozusagen, die halt eine Analyse bringt und halt auch eine Analyse, also in der Analyse steckt man halt ja auch also reale Möglichkeiten, oder eine Analyse über reale Möglichkeiten oder auch Nichtmöglichkeiten. Und das sozusagen sich das alles vielleicht viel zu doll entwickelt in Anbetracht der Tatsache, wie unterentwickelt sozusagen ein kommunistisches Bewusstsein, ein theoretisch informiertes kommunistisches Bewusstsein in der Gesellschaft ist. Also ich weiß halt nicht, wo es hinläuft, das ist ganz Unbehagen, wenn sich nicht halt mal bald die Theorie und auch irgendeine Form von kommunistischer Assoziation halt entwickelt, die halt darauf irgendwelche Antworten hat oder so, weil also jetzt gerade, ich hatte den Eindruck, die Ägypten oder so, also nimmt halt einfach immer katastrophische Verlaufsformen dann halt an oder halt extrem Repressiven halt Europa gibt es halt irgendwie ja, massenhaft Unbehagen und Leute, die uns halt, also ich werde halt Faschisten oder so. Also ich finde es eigentlich schon halt sehr, sehr, sehr dringlich oder so. Und auch ja, ich finde also, find halt schon diese Analyse sozusagen aufrechterhalten, dass das notwendig ist, wenn diese ganze gesellschaftliche Entwicklung, wie wir sie in den letzten Jahren hier erlebt haben in Europa, wenn die halt irgendwie noch ganz human ausgehen soll oder so. Vielleicht. Das gibt es auch so apokalyptisch jetzt, oder? Fehlen ja, es ist irgendwie nicht so einfach. Das ist auch nicht so ganz wichtig, da reinbringen soll. Also ich glaube, es gibt irgendwie so, ich habe es auch erst nicht so ganz verstanden, erst dachte ich Unterentwicklung im Sinne von, das war so ein bisschen bei dir mit drin, so die Theorie ist ihrer Zeit oder die Entwicklung ist der Theorie voraus oder so. Und es käme irgendwie darauf an, so neue Formen von Assoziation und wirtschaftliche Entwicklung miteinander so theoretisch zu fassen. Genau, das wäre die Frage, inwieweit das halt überhaupt geht. Also, dass man so, also jetzt nur ökonomisch, habe ich irgendwie schon davor daran gedacht, ob man das überhaupt fassen kann. Also, man kann Tendenzen ausmachen, aber es ist wahrscheinlich total schwierig, eine Theorie der kapitalistischen Entwicklung wirklich immer weiter zu spinnen, außer vielleicht, dass man überlegt, welche Kriterien der Umbruch erfüllen müsste, was ja dann eigentlich wieder direkt auf die eigene Praxis vielleicht verweisen würde. Und das andere, eben diese gesellschaftliche Unterentwicklung im Sinne von es gibt irgendwie einen total großen Anteil von wirklich regressiven und Vorstellungen, die irgendwie so anti-aufklärerisch oder sowas sind, dass sie so einer kommunistischen Idee total entgegenstehen. Und andererseits so die Frage, wie man denn eine revolutionäre Theorie ansonsten weiterentwickeln kann. Genau, das wäre dann vielleicht, also, und genau, und dann spielt man irgendwie dieses Persönliche immer rein, dass ich total müßig finde. Diese zwei Begriffe eigentlich überhaupt zu trennen. Es gibt ja irgendwie diese Vorstellung, dass Theorie als solche erst möglich war, als irgendwie ein bestimmtes Mehrprodukt erwirtschaftet werden konnte. Und weiß ich nicht, ob ich da irgendwie viel zu wenig Einblick habe, aber das stelle ich mir dann auch immer so vor. Als, das ist vielleicht der einzige Aspekt, wo man Theorie von der Praxis trennen kann, aber sonst entspricht es entsprechend die Bewusstseinsformen, die theoretischen Vorstellungen, die Leute im Alltag haben ja eigentlich dem, was sie tagtäglich machen. Und wenn man wirklich eine revolutionäre Theorie in der Gesellschaft irgendwie befruchten will, ob man sich dann nicht auch mit der Praxis notwendig auseinandersetzen muss, die ja nicht nur so eine politische Praxis oder mein Verständnis von Praxis wäre nicht nur die politische Revolution, sondern die Praxis generell irgendwie zum Gegenstand zu machen. Und zum Gegenstand der Analyse meinst du? Ja, also wenn man von, wenn man von Praxis redet, was für eine Praxis man nun meint. Und da würde dann, glaube ich, die Frage so dran sich aufhängen, ob es wirklich darum geht, also in so einem Kreis Theorie weiterzuentwickeln und eine Theorie auf der Höhe der Zeit oder sowas zu entwickeln oder auf einem ob Theorie gleichzeitig immer heißen müsste, sich mit gesellschaftlichen Kämpfen zu die damit irgendwie zu verknüpfen und zu schauen, wo es Anknüpfungspunkte an irgendwie eine reale gesellschaftliche Praxis gibt. Okay. Klingt jetzt so ein bisschen Gewerkschafts. Vielleicht irgendwann mal wieder. Ich und Hannes. Ich wollte noch ein was sagen, aber das hat Theorie hat schon so diese akademischen Sphäre, wo halt einfach sehr viel Energien so verschwendet werden für irgendwas Kritisches, was immer letztendlich halt immer an dieser so ja, hat dann irgendwie so ganz speziellen Sachen verhaftet halt und wenig halt diesen Bezug irgendwie zur so gesellschaftlichen Realität hat oder halt auch keine revolutionäre Bezug, sondern man halt unterentwickelt und da ja schon sehr viele Kapazitäten irgendwie damit ja, oder sehr viele Leute da sehr viel Zeit damit zubringen. Das ist, würde ich schon sagen, auch ein sehr also ein Aspekt halt dieser Unterentwicklung und dann noch zu dieser Frage, dass wir Theorie machen, weil es halt gerade keine Praxis gibt. Also ja und nein irgendwie, weil, also ich glaube, wir können halt so eine Theorie auch mal machen, weil es immer noch halt die Möglichkeit gibt für eine revolutionäre Praxis und inwiefern halt, also ich denke halt schon, dass man das irgendwie halt vermitteln muss. Genau, das wäre halt auch echt immer ein großes Thema, aber und auch vielleicht noch ein bisschen überrepräsentiert, auch mit dem Text am weil das halt schon erstmal der Ausgangspunkt die Praxis ist, die halt da ist, also die gesellschaftliche, also ja, die kapitalistische Gesellschaft und wie die Leute halt da drin leben und auch halt irgendwie die eigene, also auch die eigene Praxis darin, also die eigene, das eigene proletarische Dasein und genau das halt, also glaube ich, ihre Theorie eigentlich ziemlich Sinn, also oder ja, irgendwie sich so ein bisschen, also idealistisch oder also auch sinnlos wird, wenn sie halt nicht, also wenn sie das halt nicht ausgreifen kann, weil es eine Praxis gibt, in der halt eine Revolution wirklich, ja, also dann bräuchte man, glaube ich, oder bräuchten wir nicht von revolutionären Theorien mehr reden. Jetzt gibt es die Worte. Also ich habe ja heute hier dieses Papier auf die Küche gelegt von mir. Also ich hätte jetzt direkt da noch sowas. Ich weiß nicht, ob. Oder hattest du dich auch vorher noch gemeldet und du es verpasst? Ich war dran. Achso, ja, dann. So, alles gut. Warum ich nicht glaube, dass eine revolutionäre Praxis möglich ist, die in Richtung einer kommunistischen Gesellschaft zielt, das führe ich ja hier in dem Papier aus, was ich heute noch zusammengeschrieben habe. Was hier auf den Tischen liegt. Kurz nochmal, ich denke, dass das Proletariat gar nicht so dumm ist, dass es einst wirklich Hoffnung hatte, weil es Fluchtlinien gab, die durch die kommunistische Bewegung beschrieben waren und durch die kommunistische Theorie beschrieben waren, nämlich Vergesellschaftung der Produktionsmittel und planmäßige Kontrolle der Produktion. Ich denke schon, dass das Proletariat ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen hat, dass es gescheitert ist. Und ich sehe jetzt nicht so die großen Lösungen für die Probleme, die der Realsozialismus aufgeworfen hat. Sprich, ich sehe die jetzige Gesellschaft noch als eine schlechte und falsche an, aber mein utopischer Glaube ist eher ein Wunschtraum, als dass ich mir damit zutrauen würde, Politik zu machen. Also ein tragisches Bewusstsein, ein unglückliches. Ja, finde ich, sollte man sich nicht drüber beschäftigen. Nee, aber so, du sagst halt quasi anthropologisch gesehen, es ist halt nicht so drin. Oder? Also ich wüsste nicht, dass ich jemals ein anthropologisches Argument dafür gebraucht habe. Gab es noch Meldungen? Ich wollte den Streit kurz so austragen, so richtig. Oder? Das ist ganz so ein bisschen halt, also so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jetzt überhaupt zu ankommt. Also, nee, Jan hatte sich halt noch gemeldet, ja. Wollte direkt auf Katja kurz. Ja, jetzt das hat sich jetzt schon wieder, also ich würde sagen, ein bisschen allgemeiner formulieren, weil ich jetzt gerade den Bezug ein bisschen verloren habe, das ist auch nicht weiter tragisch. Wenn ich das ja richtig verstanden habe, geht es um das Verhältnis von Theorie und Praxis. Und auch bezogen auf den Platz hier, also wie wollt ihr das hier handhaben oder wie wollen wir das hier handhaben? Ich bin der Auffassung, dass es schlichtweg nicht möglich ist, im praktischen Sinne eine Revolution zu machen, wenn eben dafür eine gewisse Masse, also eine große Anzahl an Menschen dafür nicht bereit ist. Und diese große Anzahl an Menschen, das muss ja nicht mal die Mehrheit sein, dass die dafür bereit ist, bedingt schlichtweg, dass sie ein richtiges Verständnis von Kommunismus hat. Und dass das ganz und gar nicht der Fall ist, da brauche ich jetzt nichts dazu sagen, das weiß jeder von uns. Und daher muss eigentlich schlichtweg die Agitation, die Bewusstseinsmachung von Theorie, von kommunistischer Theorie, absolut erstmal im Vordergrund stehen. Weil auch, das hast, glaube ich, du vorher gesagt, mit der Arbeiterklasse, ne, dass sie und da ja schon Möglichkeiten gegeben hätte mit verschiedenen Revolutionen, Revolutionsversuchen oder auch nur Revolten. Das mag sein, aber wenn man sich die heutige Arbeiterklasse anschaut, ist ja auch ein ganz großes Problem, dass die von der nationalistischen Ideologie absolut, vielleicht nicht absolut, aber zumindest zu einem ziemlich großen Teil ideologisiert wurde oder ideologisiert ist. Und dadurch ist es unheimlich wichtig, die Theorie erstmal sich selbst anzueignen, sodass man sich das, dass man daraufhin die Theorie auch anderen klar machen kann. Weil wenn ich ein falsches Theorieverständnis habe, dann ist es ja durchaus logisch, dass ich dann auch falsche praktische Schlüsse ziehe und damit dann auch nicht Lösungen finde, sondern, wie man auch oft sieht, Dinge einfach auch verschlimmert so. Ne? Da muss man sich ja in Anführungszeichen nur, das ist eine komplizierte Sache, deswegen in Anführungszeichen, verschiedenste Brandherde auf unserer Erde angucken, so. Was so alles als Revolution gilt, aber was eigentlich alles andere als eine Revolution ist. Ja. Also von dem her denke ich, dass der Punkt der theoretischen Eignung übelst wichtig ist und noch weit, erstmal weit vor der Praxis steht, auch wenn es nicht heißt, dass man sich nebenher auf gewisse Art und Weise praktisch, solidarisch miteinander, untereinander verhalten kann und muss auch. Ne? Das ist klar. Aber das ist unabhängig von meiner Theoriebildung, weil das eine ist, ich beschäftige mich mit was, mit dem Kapitalismus, der muss weg, deswegen muss ich wissen, wie er funktioniert. Und in einem Kapitalismus-System muss ich mich eben solidarisch mit meinen Mitmenschen verhalten, nicht, dass ich besser leben kann, aber halt weniger beschissen. Das ist dann eine Praxis, die ich machen kann. Andi, hattest du dich noch gemeldet? Also ich wollte auch, ich verstehe deine Argumentation auch anthropologisch, deswegen würde ich da nochmal nachfragen, wenn du sagst, ich verstehe das nicht, sagen, dass du ex negativo anthropologisch argumentieren musst, weil du halt nicht mit der Geschichte argumentierst, nur insofern, dass du halt sagst, dass das Scheitern der revolutionären Bewegung halt ausweist, dass das schlechthin menschlich nicht möglich ist. Und du das halt nicht ausdrückst, wie das immer so gesagt wird, zu sagen, dass jetzt die soziale Situation nicht so ist, dass es jetzt nicht möglich ist, sondern so wie ich deine Formulierung verstehe, führt das immer in der Konsequenz darauf hin, dass die Geschichte der jetzt so schlechthin nicht möglich sei. Und das wäre ja anthropologisch. Also ich entdecke einen Widerspruch zwischen zwei kommunistischen Zielen. Das hat nichts mit Anthropologie zu tun. Das eine ist die Selbstbestimmung der Produzenten und das andere ist die vernünftige rationale Produktion. Vernünftige rationale Produktion bedeutet, dass die Arbeitsschritte ineinander greifen und das steht dann im Widerschritt zu der Freiheit derjenigen, die diese Arbeitsschritte machen müssen. aber Freiheit ist auch das falsche Maß der Dinge. Also mit Freiheit, mit so einem moralischen Konstrukt, genauso wie Gerechtigkeit, das fiel vorher auch von dir, da wollte ich auch schon einhaken, würde ich dann was sein lassen, da kann ich ja die Sache nicht mit dieser Brille kann ich die Sache nicht anschauen, weil letzten Endes geht es darum, wie organisiere ich eine Gesellschaft. Und das ist, dass ich sobald ich mich in eine Gesellschaft begebe, ja, da bin ich nicht frei, da bin ich aufeinander angewiesen. Aber dieses Aufeinander angewiesen heißt überhaupt nichts Negatives, sondern es ist einfach so notwendig. Und also ich meine jetzt nicht frei im Sinne, dass man niemanden um sich, also der einzieht, ist natürlich nicht frei, sondern ist extrem unfrei, weil er zum Beispiel den ganzen Tag bucken muss, um seine Früchte zu sammeln. Naja. Also mit Freiheit meine ich, dass man möglichst viele Potenziale, die in einem selber stecken, vernünftig entfalten kann. Und ich meine mit Gerechtigkeit, dass die Arbeit und die Produkte verteilt sind auf verschiedene Schultern und in verschiedene Münder und dass nicht die einen arbeiten und die anderen von den Früchten sozusagen leben. Das meine ich mit Gerechtigkeit. Ja, aber da hast du einen sehr, sehr idealisierenden Begriff von Gerechtigkeit. Und dem würde ich nicht zustimmen, dem Begriff, aber in die Diskussion jetzt reinzugehen, wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ja, aber kannst du nochmal. Genau, kannst du das aber nochmal ausführen? Was du angesetzt hast gerade. Diese zwei Sachen kannst du. Wieso es keine anthropologische Argumentation ist, oder? Das war jetzt gerade der Aufbau von Kritik von Max und von anderen. Ja, also, das ist. Ja. Ich finde Anthropologie auch jetzt gar nichts Böses. Also. Naja, ich habe jetzt meinen Punkt eigentlich schon gesagt. Also sozusagen, als er mir dazwischen gefunkt hat, habe ich einen Punkt gemacht. So, kannst du nochmal aus? Ich habe mir noch nicht so ganz verstanden, was jetzt war. Also du hast ja gesagt, dass die zwei Sachen sich so ein bisschen widersprechen. Ich widerspreche es sehr. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht ganz. Naja, ich will nicht mehr reden. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Soll ich? Ja. Also wegen mir, ja. Die weltweite Industriegesellschaft ist hochkomplex. Alle Arbeitsschritte hängen mit allem zusammen. Ja? Es gibt Leute, die das ausgerechnet haben und sind dort auf 10 mit 20 Nullen gekommen oder so, wie viele Denkoperationen bräuchte, um eine Volkswirtschaft zu planen. Vernünftig zu planen. Also wenn es nicht durch den Markt organisiert wird. Oder anderes Beispiel, als in Japan diese Tsunami-Katastrophe war vor 2 oder 3 Jahren, sind in amerikanischen Apple-Fabriken, damals waren die noch in den USA, 2-3 Wochen die Produktion ausgefallen, weil ein Bauteil aus Japan fehlt. Sprich, die Lieferketten und Arbeitsschritte greifen heute über Kontinente hinweg zusammen. Oder in Industriegesellschaften in Ländern, im Realsozialismus war das auch schon der Fall. Sprich, es ist unglaublich schwierig, diese dezentral zu planen. Das heißt, es muss Institutionen geben, wenn man diese, also die Redekommunisten stellen sich das ja so vor, jeder Betrieb hat seinen Rat und dann funktioniert irgendwie der Kommunismus. Andere Redekommunisten haben schon diskutiert, scheiße, wir brauchen übergeordnete Instanz. Weil wenn wir, Stichwort proportionale Produktion, wenn wir also die Verteilung der Arbeitskraft in den einzelnen Produktionszweigen so aufrechterhalten wollen, dass die Produktion wirklich vernünftig organisiert ist und nicht am Ende bei irgendeiner Maschine alle Teile zusammengekommen sind, aber die Schrauben fehlen, weil irgendein Betrieb nicht involviert war, dann tritt das Gegenteil ein, dass nämlich Arbeitskraft gerade nicht geschont wird. Sprich, man braucht eine Planung. Also insofern haben... Planwirtschaft ist ja auch nur fürs Ultra. Insofern haben auch die Traditionsmarxisten recht, wenn sie von Planwirtschaft reden. Also an diesem Begriff ist was Wahres dran. Der Kommunismus muss eine Planwirtschaft sein. Mit einer Planwirtschaft kann man versuchen, die Kräfte, die heute verschlendert werden, im Kommunismus zu schonen. Wenn du aber eine Planwirtschaft hast, hast du das Problem, dass die Teile nach dem Plan funktionieren müssen. Und das sind nun mal auch die Arbeitskräfte. Und da gibt es einen Widerspruch zwischen Freiheit der Einzelnen und Planwirtschaft. Ich sage nicht, dass das unlösbar ist. Ich sage nur, dass dieses Problem von einigen Kommunisten wie Kropotkin, Paul Matteck etc., dass die andiskutiert wurden und dass diese Diskussion, obwohl der Realsozialismus genau an solchen Problemen gescheitert ist, völlig versagt ist. Und alle schreiben unglaublich optimistische Papiere, wo der Kommunismus zu so einem Ticket wird, als wäre das die Lösung. Diese Probleme, die müssen auf dem Tisch, ansonsten wird es nie was werden im Kommunismus. Wenn immer nur so drumherum geredet wird. Das denke ich. Und das hat, gut, wenn jetzt noch jemand sagt, da ist ein anthropologisches Thema drin, dann möge mir das erklärt werden, ich verstehe es nicht. Nee, ich dachte, das nur, du hast schon recht, so gebe ich dir recht, ich habe das vorher nur so verstanden, dass du sagen würdest, das wäre gar nicht menschenmöglich, das so zu organisieren. Und es wäre, also wie Max schon sagte, das ist jetzt erstmal nicht so, dass ich jetzt herausposaunen würde, okay, du bist nicht dieser Anthropologe, sondern einfach nur, dass das im Wesen halt sozusagen ein anthropologisches Argument wäre, wenn du halt sagen würdest, das ist gar nicht menschenmöglich. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, das Problem, was ich aufzeige, an einen Begriff, auf einen Begriff zusammenzuziehen. Das ist aber schon schwer. Ich würde es dann am ehesten noch ein logisches Problem nennen. Also was ich halt nicht verstehe, ist, genau, also was meinst du eigentlich genau halt mit Selbstzweifel des Kommunismus? Also heißt es halt sagen, also zweifelst du noch oder weißt du schon? Das würde mich ganz interessieren. Das werde ich angerufen. Aber also weil du halt am Anfang sagst du halt quasi, der Kommunismus muss halt, also sollte halt quasi zweifeln. Und am Ende sagst du, das Proletariat ist gut beraten, dem Reformismus zu vertrauen. Also das heißt ja eigentlich, dass der Zweifel schon ausgeräumt ist. Und nein, der Satz geht ja weiter, solange der Kommunismus sozusagen diese Zweifel nicht hat und nicht äußert. Und das macht in eurem Papier nicht. Ihr macht halt so die typischen Ausreden, der Kommunismus ist an den Bolschewiki gescheitert und versteht halt nicht, dass die Bolschewiki selber Probleme nicht gelöst haben, die tiefer stecken. Also sozusagen, dass die Bolschewiki die Probleme falsch gelöst haben, die nach der Revolution auf die Füße gefallen sind, weitet ihr zu dem Argument aus, ohne die Bolschewiki hätte der Kommunismus funktioniert. Aber naja. Ich denke, die Bolschewiki sind an Problemen gescheitert, die ihr nicht wahrhaben wollt in eurem Papier. Und die wenig Leute, die sind heute Kommunisten, denn wahrhaben wollen. Wobei ich nochmal sagen würde, dass das auch in dem Papier nicht drinsteht, dass ohne die Bolschewiki das alles super gelaufen wäre. Ich glaube, das Einzige, was da drinsteht, ist, dass es da sehr stark um die Parteiorganisation der Bolschewiki geht. Und was stimmt, dass diese ökonomischen Probleme und die Probleme der Organisation, die du ja auch hast, dass die nicht behandelt werden, das stimmt. Ja. Das andere würde ich aber absolut weisen. Naja, ihr schreibt auch nicht gesagt, dass die Bolschewiki quasi einfach sozusagen das böse usurpatorische Prinzip sind oder so, dass jetzt halt quasi eine an sich gute Revolution gekapert hat und quasi, wenn die jetzt nicht da wären, dann hätte das alles super geklappt oder so. Es wird ja auch halt darauf eingegangen, was für Gründe halt die Bolschewiki hatten, halt sozusagen zum Zweck des Machterhalts oder so halt zu bestimmten Mitteln halt zu greifen oder so und dass es halt nicht nur quasi deren Irrtum war und den sie halt quasi nicht gehabt hätten oder so, dann wäre alles abgegangen oder so. Also, was ihr sozusagen sagt, dass die Keimform des Staatssozialismus die bolschewistische Partei darstellt. Das schreibt ihr so, ihr schreibt die Keimform. Und ich glaube, dass die Keimform des Staatssozialismus halt in diesem ungeklärten Problem steckt, wie was eigentlich eine vernünftige Wirtschaftsweise bedeutet. Ja, aber weil auch von ihr die Formulierung jetzt vielen, Realsozialismus, Staatssozialismus auf der einen Seite und Kommunismus oder die kommunistische Idee auf der anderen Seite, sind ja, auch wenn sie Berührungspunkte haben, trotzdem erstmal zwei verschiedene Sachen. Man muss ja einfach, so bitter wie es ist, festhalten, dass es den Kommunismus so an sich ja noch nie gegeben hatte, sondern nur den Staatssozialismus und den Realsozialismus. Und abstrakt, allgemein gesagt, ist der letzten Endes daran gescheitert, dass eben versucht wurde, so eine Planwirtschaft oder eine kommunistische Idee innerhalb eines nationalstaatlichen Systems zu machen. Ja, da erzähle ich jetzt nichts Neues, aber ich wollte es einfach nur nochmal betonen. So, also deswegen verstehe ich jetzt nicht, an was du dich aufhältst, weil einerseits sagst du, naja, der Kommunismus... Naja, Nationalstaaten haben immerhin noch den Vorteil, dass man aus ihnen fliehen kann. Wie bitte? Nationalstaaten haben immerhin noch den Vorteil, dass man aus ihnen fliehen könnte. Das bei einer kommunistischen Weltgesellschaft... Ja, da fließt halt ein anderer Nationalstaat. Nationalstaat A nach Nationalstaat B. Also, das ist... Aber das ist eine andere Geschichte jetzt, wo wir jetzt reinrutschen. Ich frage mich halt auch, ob die sozusagen nur... dieses Problem so hatten, also dieses isolierte Problem, ja, also wir haben jetzt halt quasi diese zwei Variablen, die wir quasi, also wir sind jetzt quasi so Kommunisten, wir denken uns jetzt halt quasi die ideale Gesellschaft aus und dabei machen wir halt dann quasi den Fehler, dass wir diese zwei Variablen irgendwie nicht vermitteln können, weil wir halt nicht zu vermitteln sind oder so. Ich glaube halt, was ist ja sozusagen eine Deutung, eine ziemlich abstrakte Deutung, sozusagen, dass es ein Prozess ist oder so und ja. Aber also ich denke, so eine historisch-materialistische Theorie, da müsste ja halt quasi halt gucken, also welche konkreten Wirkfaktoren gab es da halt, also welche, in welcher Konstellation sozusagen wurden halt unter welchen Bedingungen oder Möglichkeiten welche Entscheidungen getroffen oder so. Und also wenn du sagst, also es ist ein für dich logisches Problem oder so, also finde ich es ein bisschen sprechend sozusagen, weil ja, weil es eben eine krasse Abstraktion ist sozusagen, eine ziemlich nachhistorische Abstraktion. Ja, also wenn du mir eine historische Situation von irgendwelchen sozialistischen Ländern aufzeigst, wo dieses logische Problem keine Rolle spielte, dann würde das stimmen, was du sagst. Aber ich könnte dir das, glaube ich, an jedem Land aufzeigen, in dem Sozialismus probiert wurde. Na ja, weil es auch nicht funktioniert, Sozialismus in dem Land. Es ist halt so. Es ist ja, das ist, glaube ich, vielleicht fast allen oder fast allen bewusst, dass Sozialismus in einem Land nicht funktioniert. Und deswegen muss man auch hinterfragen, warum es nicht funktioniert und schauen, was gemacht werden muss, dass eine kommunistische Idee, eine sozialistische Idee funktioniert. Aber ich will das nicht im Leben, glaube ich. Ja, ich glaube so. Das einzige Problem kann es ja nicht sein, dass es nur in einem Land versucht wurde. Also, das sagst du ja selber, wenn du mir darüber Gedanken machst. Es ist nicht nur das einzige Land, aber es ist durchaus ein Hauptgrund. Also ja, das ist auf jeden Fall so ein Problem. Ja. Das ist dann also zu dieser Realsozialismusfrage. Also ich finde, also vielleicht ist es einfach nicht so ein Diskussionsbedarf nötig, weil ich finde auch, dass es eine historische Argumentation ist, zu sagen, in so einer agrarisch geprägten Gesellschaft wie Russland in der Zeit hat es nicht funktioniert, die Menschen in den Städten durch eine kollektive Organisation der Betriebe und so weiter zu organisieren. Ergo ist es nicht möglich, eine kommunistische Gesellschaft zu organisieren. Also ich finde, du hast total recht, dass diese Organisationsfrage unglaublich komplex ist und es da total individuelle Interessen gegen kollektive Interessen stehen, aber ich glaube, man müsste das schon noch ein bisschen dann, also man muss sich auf jeden Fall mit dem Argument auseinandersetzen, dass mit so einem Anwachsen von technischen Möglichkeiten zumindest die Beseitigung des Hungers, ich glaube, relativ einfach möglich wäre, ohne dass die Einzelnen darunter groß zu leiden hätten oder mehr zu leiden hätten, als sie es gerade müssen. Ich finde, ich finde erstmal, ich habe halt nicht immer mehr so einen Blick dafür, wie sich das liest, aber ich finde es nicht so positiv eigentlich. Oder, also, dieses Papier oder ist es. Ich würde es selbstgefällig nennen, was so die kommunistische Identität anbelangt. Also, was du meintest, halt. Also, dass diese Diskussion von bestimmten Leuten, wie das überhaupt eigentlich geht, halt mal auf den Tisch kommen muss. Also, ich würde sagen, das steckt ja eigentlich halt drin, wo. Da sind wir ja überhaupt nicht. Also, das hast du ja auch selber gesagt. Mit 20 Leuten brauchen wir halt wirklich nicht immer von A nach B irgendwie nur schrauben können. Also wenn es halt um eine revolutionäre Assoziation gibt, die groß genug ist, damit es überhaupt von Relevanz ist, dann Ja, klar, dann müsste es halt auch im Tisch sein. Das schließt ja dieses Programm hier irgendwie also gar nicht aus. Das formuliert ja erstmal nur irgendwie was halt möglich wäre. Und das, also ich würde auch sagen, irgendwie wahrscheinlich ist Kommunismus erstmal schon, also muss man erstmal schon. Ja, weiß nicht, geht wahrscheinlich, also muss man wahrscheinlich auch erstmal zurückstecken, also können die nicht gleich jedes Bedürfnis irgendwie erfüllen, also dass da halt ganz schön viele praktische Probleme sind, aber. Also das ist ja gerade die Forderung, also dieses Programm ist das halt. Das ist halt wieder irgendwie so eine Assoziierung, die man bräuchte, die irgendwie nicht mehr. Ja, die irgendwie in diese Richtung sind halt. Ja, also auf diese Beispiele bezogen, also mit dem Apple-Problem, also was ja schon sehr ernst zu nehmen ist, für den Kommunismus, wo viele dabei sind, so schöne MacBooks her. Da finde ich schon auch das Problem dieser, ja, das hat der gegenwärtige Zustand der Produktion dann so genommen wird, als das wonach sich der Kommunismus zu orientieren hätte, und dass halt eben so diese unglaubliche Fehlwidrigkeit des Arbeitsprozesses, wo du ja auch diese Zahlen dann genannt hast, dann so als das angenommen wird, okay, weil das so ist, weil sich das Naturgesetz so entwickelt hat, ist das so ein Problem, was gelöst werden muss und gar nicht in Frage gestellt wird, dass halt so diese Form dieser Produktion, dass die in keiner Weise nach einer Rationalität entwickelt worden sind, die gleichzeitig aber ja höchst irrational ist, nämlich danach, in welchen Teilen der Erde gerade welches Mini-Teil günstigsten produziert werden kann. Also dass das jetzt auch nicht der Maßstab dafür sein kann, wonach eine kommunistische Produktion zu laufen hat, und das deshalb so jetzt dieses Problem, wie es da in diesem Beispiel dann zum Ausdruck gekommen ist, finde ich dann auch erstmal ein Scheinproblem ist. Also da gehe ich absolut mit, ja, dass man durchaus nachdenken könnte, wie eine Gesellschaft anders strukturieren sein könnte. Bloß dann darf man auch nicht so leichtfertig mit den Produktivkräften argumentieren, ja, die der Kapitalismus beobachtet hat und die sehr stark verschwistert sind mit diesen Strukturen, von der du gerade die Rede gehabt hast. Und dass Kommunismus in Landwirtschaftskommunen funktioniert, wo man tatsächlich planieren kann und gemeinsam entscheiden kann, würde ich noch d'accord gehen. Tatsächlich würde ich sagen, in Industriegesellschaften ist es sehr schwierig. Und in industrialisierten Gesellschaften sogar noch schwerer als in der Sowjetunion, weil halt mit der Entwicklung der Produktionsmittel auch die Komplexität der Arbeitsschritte und wie die ineinander greifen wächst. Ich wollte Herr Kloster sagen zu den Produktivkräften, also dass ich halt finde, dass man halt schon mit den Produktivkräften halt auch argumentieren kann. Auch wenn man sozusagen den Einwand dann bringt, unter Umfeld braucht, weil halt sozusagen die Produktivkräfte halt nicht identisch sind mit der Art und Weise, wie sie halt heute benutzt werden, also sondern halt einfach Wissen über Naturzusammenhänge und über die Art und Weise ihrer Manipulation, die halt weitaus allgemeiner sind als die konkrete Gestalt, in der das dann technisch ökonomisch umgesetzt wird heute. Insofern, also einfach Potentialität meinen, also der Kraftbegriff, und nicht irgendwelche Ensembles von Dingen, die halt so da sind, mit denen man dann irgendwie umgehen muss oder man schmeißt sie halt weg. Und dann finde ich es herb, was du sagst, dass also dieser Duktus halt so selbstgefährlich ist, weil so meiner Meinung nach, oder zumindest der Intention nach, eben halt gerade sozusagen auch eine Reflexion halt stattfindet auf so diese Aneignung dieser kommunistische Geschichte. Sehr gescheitert mit wirklichen Bewegungen im 20. Jahrhundert und da halt versucht wird eben weder sich damit zu identifizieren, darüber vorzuspinnen, noch halt sozusagen so zu verdrängen und einfach wegzuschieben. Und ich finde halt die Frage auch, ist auch jetzt nicht irgendwie falsch oder so. Und eigentlich finde ich es halt auch gerade richtig, dass es sozusagen halt im Rahmen von Projekten sozusagen den Raum gegeben wird. Aber genau, also ich finde halt sozusagen, dass wir eigentlich versucht haben, irgendwas zu machen, dass wir halt das nicht selbstgefällig beiseite schieben wollen, mit diesem Gestus von, ja, das war ja alles irgendwie borniert. Und dass wir es halt auch einfach affirmieren wollen, so, sondern dass wir es halt aufarbeiten wollen, dass es eigentlich halt den wirklichen Albtraum der Geschichte erinnern oder so, dass das im Formulieren wieder drin steht. Und das ist halt, denke ich, durchaus nicht einfach selbstgefällig oder so. Ja. Ja, ich wollte eigentlich nochmal sagen, dass ich eigentlich den Punkt der, also dieser Organisation oder dieser Mittel der Kommunikation, die es gibt, wo kleinsteilige Arbeitsschritte organisiert werden, das ist ja teilweise auch klappt heute schon. Also es ist ja hochgradig arbeitsteilig differenziert irgendwie, was hier die ganze Zeit passiert. Deshalb finde ich den Punkt jetzt ein bisschen erstmal nicht so einleuchtend, dass auf der Seite so ein Problem ist. Aber das andere Problem, das du angesprochen hast, finde ich eigentlich ja, schon ziemlich, also würde ich auch sagen, ziemlich wichtig ist, diese Frage von, ja, wie halt dann diese Notwendigkeit dann doch immer zu arbeiten und sich organisieren zu müssen und wie man das regelt und so. Also auch dieser, was du jetzt beschrieben hast mit dem, wie hast du es gesagt, die Selbstbestimmung des Individuums oder so, wie das damit zusammenhängt, die Seite finde ich schon sehr interessant, würde ich auch sagen, dass, dass die Frage nicht gestellt wird. Oder auf jeden Fall noch verarbeitet werden muss, würde ich auch sagen. Also die erste Sache würde ich noch stark verteidigen. Also das Stichwort ist wirklich proportionale Produktion. Man muss das Kapital auch mal unter diesem Stichwort lesen. Die wichtigste Frage ist, dass der Kommunismus eine bessere proportionale Produktion hinbekommen muss als die kapitalistische Gesellschaft. Weil damit steht im Feld die Frage, ob man Arbeitskraft schon kann. Die proportionale Produktion bedeutet, dass die Gesellschaft im Kommunismus die Arbeitskraft auf die Produktionsweise proportional zu den Bedürfnissen verteilen muss. Und proportional zu den Bedürfnissen bedeutet aber auch, dass die Produktionsmittel verteilt werden müssen und selber geschaffen werden müssen. Also dass die Proportion zwischen Schrauben etc. pp. Stimmt. Und das ist keine leichte Frage. Das kann man vielleicht durch Kommunikationstechnik hinbekommen, aber die entscheidende Frage ist eher, wie wird das entschieden? Also, dass man über Internet und Telefon vieles machen kann, ist klar. Die Frage ist bloß, wie wird es entschieden? Und dann kommt dieses Moment der Unfreiheit rein. Selbstgefällig fand ich das schon an den Stellen, ihr habt so ein paar Stellen drin, wo ihr den Sozialstaat so ein bisschen, ja, das ist schon gar nicht so schlecht, aber der Reformismus kommt halt bei euch sehr schlecht weg und ich würde sagen, das ist erfahrungsresistent. Wieso? Aber jetzt, weil, das ist doch massiv in der Krise, also ich meine, der Reformismus ja, hat aber was hat der Kommunismus gebracht bisher für das Proletariat? Ja, okay, also ich finde halt, der Reformismus, das ist ja wirklich so, wo gibt es denn noch einen Reformismus? Also das haben wir auch schon halt mal, wo gibt es halt noch einen Reformismus, der wirklich irgendwie diesen Namen noch verdienen würde oder sowas? Es ist halt ja gar nicht so, als wäre das jetzt halt so eine realistische Option. Das ist ja schon fast genauso utopisch, um Reformismus zu wollen, wie halt, ja, eine kommunistische Bewegung. Dass es den Reformismus nicht mehr gibt, ist ja kein Argument gegen ihn. Und ich sage ja, das, was er geschaffen hat, ist weitaus besser, als was der Kommunismus bis dato geschaffen hat. Ja gut, aber der Reformismus ist auch im Ersten Weltkrieg geendet quasi, oder, ne, also sozusagen diese Konsolidierung, die reformistische Konsolidierung, zum Beispiel des Deutschen Reiches, als so eine Erfolgsgeschichte zu verkaufen, finde ich halt auch ein bisschen krass, also weil es de facto... Wer macht es? Nein, also du hast gesagt, diese Ergebnisse des Reformismus sind halt so, haben halt so viel gebracht. Der Erste Weltkrieg war ein Ergebnis des Reformismus. Ja, schon. Also die Sozialdemokratie hat sich ja sozusagen versöhnt mit den nationalen Formen, also mit dem Kapital und hat ja sozusagen da die Volksgemeinschaft geboren. Also das ist ja sozusagen ein Produkt des Reformismus, der Burgfrieden, der nationale Burgfrieden. Also das ist ja die empirische Geschichte auch des Reformismus, die man halt dann auch mitbedenken müsste. Also der ist ja auch nicht, der hat ja auch sehr viel Blut an den Fingern, dieser Reformismus. Also das reformistische Einknicken sozusagen der Sozialdemokratie in den Kreis der bürgerlichen Parteien, die halt diesen Krieg mittragen zum Beispiel, ist natürlich eine große Frage für den Ersten Weltkrieg gewesen. Also, und insofern ist einfach sozusagen, der Reformismus hat halt irgendwie Frieden und sozialen Ausgleich geschaffen oder so, das ist halt auch eine Verdrängung sozusagen der Geschichte des Reformismus. Also, ja, gut, die SPD hat den Ersten Weltkrieg mit zugestimmt. Ob das jetzt, ist die Frage, ob das jetzt ein kontingentes Moment ist oder nicht, des Reformismus. Also ich meine jetzt tatsächlich den Sozialstaat und Gewerkschaftsbewegung etc. Natürlich, die Gewerkschaften haben sich auch mal erst preisgegeben. Deswegen waren es Nazis, Punkt. Deswegen sind Gewerkschaften schlecht, Punkt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass also dieser Bruch, also oder dieser besorgte Bruch sozusagen halt in diesen bürgerlichen Formen von Staat, Kapital und Nation halt in Situationen, in denen dann halt kapitalistische Mächteblöcke aufeinanderrasseln, den Proletariern halt auf jeden Fall auch halt einen massenhaften Druck im Schützengraben bringt, zum Beispiel, oder einen Hungerwinter oder sonst irgendwas. Also das kauft man sich dann halt mit ein, sozusagen, wenn man da halt mitspielen mag bei dieser Verwaltung dieser Klassengesellschaft. Oder zumindest ist es halt genauso abstrakt zu sagen, der Reformismus ist das nicht eigentlich, wie halt zu sagen, der Kommunismus ist eigentlich nicht die Bolschewiki. Also ich möchte jetzt auch nicht in die Position geraten, den Reformismus hier übelst zu verteidigen. Ich sage bloß, dass eure Selbstgefälligkeit sich darin äußert, wie abwehrt ihr den, also ihr stellt den Schwarz-Weiß dar. Beschließen, dass wir das halt öfters mal machen. Das ist eigentlich ganz gut.